Dann kann hier der Lassik schneiden, beziehungsweise auch davor noch, weil sonst wird der Scheiß nicht hochgeladen. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Quasselstrip Podcasts. Naja, Da wird schon Ausgabe. wieder. Ich glaube, Ja, ey, dass du eine Aber du bist Zeitstück so stellst. ein Genie. Warum machst du das Haltet doch denn? die Fresse, Mensch. Kann ich nicht mal eine ganz normale Anmod machen? Verboten. Das funktioniert hier nicht. Ja, also wieder die üblichen Verdächtigen. Der Lixo ganz oben. Hi. Weil er Channel-Admin ist, darf er auch mal Macht haben. Ja, ich bann euch gleich alle hier. Oha, dann Ja. ist der Lixo-Podcast. Und dann kann Genau. er Dann ins ist das Mikro zwei atmen oder Stunden so. Monolog oder so. Über Dann sein schreibst du wieder Real-Life dann der so. wahre Thema-Podcast, wie ich es auf meinem Channel gemacht habe. Genau. Ja, dann der Asen ist auch dabei. Ja, oh Wunder. Wolltest du nicht eigentlich den letzten Podcast auch bei dir hochladen? Ja, war ich zu faul für. Mach ich diesmal. Ich versprech's. Ja, genau. Dann haben wir noch den Igeljäger. Yo. Mich natürlich und Mega Knocker ist auch mal wieder da. Jo. Damit die Qualität wieder großartig wird. Ja. In den Keller sinkt. Ja, damit wir Richtig. wieder ein paar Lecks haben, weil das hat irgendwie in den letzten Folgen gefehlt. Stimmt. Naja, solange wir nicht wieder 2 Stunden auf Markus warten müssen mit der Knogger im Hey, CS, ist alles okay. ja, das übliche Prozedere, wir erzählen uns, was wir zuletzt gesehen haben und weil meine Meinung zu dem, was ich gesehen habe, sehr Ach, gegen die von Igeljäger. du hast auch schon bei Berserk gejammert. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt wert ist, jetzt bei Kaiji noch rumzujammern. Also. Ja, ich lasse lieber andere vor. Nixo, was hast du denn gesehen? Ich habe tatsächlich was gesehen. Wow, Wann hast ich du weiß denn mal sogar Zeit was. dafür gefunden? Was ist Gestern los? Abend. Uff, Es war gestern. bestimmt bloß ein Film oder so. Das war, Nein, nein, es das war war Vorbereitung Usagi-Drop. auf den Podcast bestimmt. Wow, etwas mit 12 Folgen. Nein, es hat 11 Folgen. Immer, okay. Und es war fucking adorable. Ja, by the Also. way, lies nicht den Manga. Ich habe schon oft genug gelesen, irgendwie Usagi Drop was so nice, but then Manga happened. Ja. Ich glaube, Also, ich lese ihn nicht. mach besser dich, aber ich kann ja auch sagen, warum er scheiße ist. Hä? Also der Anime ist ja cute, weil halt, wenn man halt ein Kind adoptiert, dann tut sich das halt beschäftigen mit den ganzen Sachen, die man halt, dass es halt dann Leben ein bisschen schwerer wird und du musst halt mehr Aufmerksamkeit aufs Kind setzen und bla bla und ein bisschen bei der Arbeit zurückstecken. Alles schön und gut. Und hat der Anime ziemlich gut auch hinbekommen. Der Manga allerdings endet mit einem Timeskip, wo sie dann irgendwie College Student ist oder so. Und dann geht sie mit dem fucking Main Character aus und die heiraten, glaube ich, oder so. Also fucking what? Mit dem Typen, Was? der sie adoptiert hat, ja. Ja. Das ist ein Oh, gutes jetzt Ende. darf. Das Das ist ist aber sehr ich fucking meine, weird. hey, ihre Mutter hatte ja auch einen Typen, der irgendwie 40 Jahre älter war, ne? Also why not? Stimmt Ja, es liegt in der natürlich. Familie irgendwie, ne? Ja, es ist wohl. Und am besten mal den, ich meine, die ist ja sogar verwandt mit dem, also. Betische sind vererbbar, slash discuss. Ist das nicht seine Halbschwester dann sozusagen gewesen? Das war Also, seine Tante. seine Tante, so, ja, Ja, okay. das war die Tochter Irgend von seinem sowas. Opa. Alter. Was? Hey. Also, für die, die jetzt Usagi Drop hier nicht gesehen haben, da geht es halt um einen Typen, dessen Opa stirbt und dieser Opa hat halt noch ein Kind mit einer jungen Frau in die Welt gesetzt, als der um die 70 war. Und Also dieses richtiger Kind Playboy. nimmt der Typ dann halt mit sich zu sich auf und das Kind ist halt seine Tante so gesehen, aber die ist halt irgendwie um die 20 Jahre jünger als er. Und der kümmert sich dann halt um die. Im Anime ist das alles unschuldig, aber der Manga wird straight up too far, man. It's too Und im Japanese. Anime ist das halt alles super knuffig teilweise dargestellt und was weiß ich was, einfach sehr leichtherzig. Ist Kann man ziemlich sich gut chill. anschauen. Ja, Hat Spaß gemacht. Verbrennt ich den finde auch, dass Namen. er einfach die Darstellung von Familie jetzt ziemlich gut hinkriegt. Und Ja. jetzt nicht, also er ist jetzt natürlich hauptsächlich Unterhaltung, aber er hat halt auch, sag ich mal, ernstere Momente und die Solange nimmt es man kein dem. zweites Wolf Children einfach ist, kann Usagi Drop da nicht viel falsch machen, wenn es um Family Values geht. Also sie bleibt ein kleines Kind die gesamte Zeit über, also es Das ist schon mal geht. ein großer Punkt. Aber nee, Ja. das ist nicht das, worauf ich hinaus wollte. Oh, Ja, nervt dann. War halt so er geht halt auch total nicht so auf arbeitsfokussiert dieses. vorher und damit muss er halt zurückstecken dann. Ja, und der Anime geht halt auch nicht so auf diese Melodramaschiene, sondern es geht halt. Das ist halt, wirkt einfach alles viel realistischer, sag ich mal so, oder Ja. viel. Ja, im Vergleich zu Kaiji. Ja, Kaiji ist scheiße. Du bist scheiße. Hm? Ja, und dann habe ich noch die ersten zwei Folgen Bakano geschaut. Das sah ganz cool aus bisher. Will ich auch demnächst noch anfangen? Ja, das hörte sich bestimmt cooler an, als es aussah. Okay. Ja, Bakano ist eigentlich nur die Art der Erzählweise, was es so besonders macht. So. Aber ja, stimmt eigentlich. Das hat schon ein paar coole Charaktere, die unterhalten sind. Ist, und das Opening ist fucking awesome. Ja, der gesamte Soundtrack ist fucking awesome. Der ist einfach ein Goat. Ja, Mann. Und sonst hast du mal wieder nicht gesehen? Sonst habe ich nichts geschaut, bis auf die paar Airing-Shows, die ich mehr oder weniger nachgeholt habe. Von denen reden wir nicht. Eben. Später. Du Cancerous. So, Asen, möchtest du fortführen? Ja, klar. Der erste Anime, den ich im Februar erstmal beendet habe, das war halt Lock. Nach unter einem Monat. Muss ich nicht viel sagen, oder? Jetzt muss er angeben. Ich habe eine 148 Episoden-Serie in 4 Tagen gesehen, also fuck off. Ja, du bist sowieso kein. Aber ich meine, du hast gar kein Leben mehr. Nee, ich habe die Filme nicht gesehen, noch nicht. Die Prequel-Serien. Ach so, nee, auch noch nicht. Die sind zum Teil so scheiße, vor allem die erste, wo dann irgendwas mit Detektiven kommt, also wo Reinhard dann so ein Detektiv ist und irgendwas. Wenn es keine zweite Earthfuck ist, bin ich zufrieden. Die Earthfuck war das Einzige, was mich angepisst hat, legit. Aber hey, was? Keine Ahnung. Die Earth Arc. Also von wegen nach der ersten Staffel direkt, wenn dann Julian auf die Erde geht und dort anfängt. Es ist so ähnlich. Es hat schon gewisse Ähnlichkeiten, aber ich will mal nicht spoilern, auch wenn es scheiße ist. Na, du auf kannst jeden aber Fall, legen. Ja, gut, während Mea Knocke seine Internetleitung ausbügelt. Ja, Lok war halt das erste, was ich beendet habe. Ist halt auch eine 10 von 10 einfach dann bei mir geworden. Dann habe ich geschaut, alles von Mushishi, alles. Ja. Staffel 1, 2, 3, Specials, Movies, alles fertig. Pretty good. Ich hab Gatchaman Crowds, zweite Staffel gesehen, Yuri, dritte Staffel. Das kannst du doch nicht einfach so abhandeln, Mushishi, das müssen wir noch ein bisschen ausformulieren, wie klasse das ist. It's pretty good. Muss ich das? It's pretty good. It's 8 out of 10, 9 out of 10, I guess. Keine Ahnung. Die Sache ist, es ist auf jeden Fall der beste Episodic-Anime, den ich bisher gesehen habe, aber schade ist, dass der Anime manchmal einzelne Charaktere und so weiter ein bisschen geteased hat. Beispielsweise die eine Tuse, die Mushi von wegen in ihrem Bein hat, von wegen mit diesem schwarzen Bein, was sie halt langsam abschreibt über die Jahre. Und die taucht halt zweimal in der ersten Staffel auf, wo sie halt sagen von wegen, weißt du, ich komme nochmal wieder, erzähl dir ein paar Geschichten und jo, falls du dich kriegen solltest, können wir ein bisschen zusammen reisen, hast du nicht gesehen. Dann taucht die nochmal im Special auf und man denkt, die hat tatsächlich... Dass das der einzige Charakter wäre, der vielleicht eine kleinere, größere Story hätte. Das wäre ganz cool gewesen. Hätte man mal eine Side-Story, die wirklich ein bisschen consistent ist. Und dann wird die irgendwann einfach vergessen. Nach einem Special, wo sie nochmal tatsächlich eine Sprechrolle hat und die taucht nie wieder auf. Dementsprechend war auch, keine Ahnung, die letzten zwei Folgen habe ich mir gedacht, okay, jetzt hat man nochmal einen Zweiteiler, weil das war ja, glaube ich, Folge 25, 26 oder so mit wieder einem besonderen Titel. Ich dachte, okay, jetzt machen wir nochmal eine etwas größere Story und handeln die wieder über zwei Episoden ab, aber das war's halt nicht. Es war halt episodic von Anfang bis Ende, was wirklich, wirklich gut war, aber was halt ein bisschen enttäuschend war, dass man halt daraus nicht mal irgendwas Besonderes an irgendeinem Punkt gemacht hat. Und ich meine, die Basis dafür hatten sie. Die Basis dafür hatten sie. Hätten sie keine nochmal etwas mehr abgearbeitet, wie gesagt, mit der Dame und ihrem Bein, das mir schon gereicht persönlich. Aber naja. Ich persönlich fand, dass das so episodisch ist, eigentlich ziemlich geil, da du da in jeder Folge einfach was anderes auf einen anderen Punkt hinaus konntest. Du läufst bei mir offene Türen ein. Ich habe dem Anime 8 und 9 von 10 gegeben durch die Bank weg. Ich glaube, meine geringste Bewertung ist bei irgendeinem Special eine 7 von 10 und das ist die niedrigste. Also, ja. Nee. Ne? Geht ja aber auch nicht wirklich um Charaktere, also das ist halt... Ja. Für ein paar Episoden relevant und dann geht es halt zum nächsten. Es will ja nicht die episodische Natur verraten, um irgendwie unnötige Romance oder so einzuführen. Ja, und er findet halt auch eine ziemlich gute Balance zwischen, sag ich mal, ruhigen Momenten und tatsächlich sowas wie Action oder, sag ich mal, Situationen, wo es halt mal ein bisschen mehr zur Sache geht, sag ich mal so. Nö, Action stimmt da schon. Vor allem die Musik ist halt absolut grandios gut, das muss man halt einfach sagen. Ja. Das spielt halt extrem die Atmosphäre ein. Wie gesagt, Atmosphäre ist halt gerade das, was Mushishi halt komplett wirklich richtig gut malt. Außerdem, dass der Anime einfach absolut klasse aussieht. War halt im Großen und Ganzen einfach auch sehr, sehr konsistent. Man hat die erste Folge geschaut und man wusste halt exakt, worauf man sich einlässt. Und so ging es dann halt auch die gesamten 3 Staffeln und 3 Specials, kein ja. fucking 60 Episoden weiter. Und jetzt wird nie wieder was kommen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, als ich glaube, es war ein kleiner Fehler, dass ich das halt wirklich so durchgebinged habe. Ich glaube, ich hätte ein bisschen mehr daraus. Ich meine, was heißt ein bisschen mehr? Wie gesagt, 8 und 9 habe ich da verteilt. Aber ich hätte, denke ich mal, ein bisschen mehr Enjoyment rausbekommen, hätte ich das ein bisschen besser aufgeteilt und nicht wirklich nacheinander einfach durchgeschaut. Ja, ich habe die erste Staffel auch gebinged und damals gab es noch keine andere. Also. Ja. Dann habe ich halt. Yes. Ich habe noch ein paar ganz interessante Shows geschaut. War halt einmal, was ich glaube jetzt auch letztes Mal auf Hummingbird auf das Latest Chart gewotet wurde. Von A1 Pictures. Was ist das denn? Ist Jin Usagi. Nein, fuck you. Es ist Jin Usagi, was prinzipiell. Ist das wirklich auf dem Elitist Chart? Ja, ja. Silver Spoon? Silver Spoon. Die erste Staffel kann ich halbwegs verstehen. Die zweite Staffel was? Nicht. Aber meinst du, die erste Staffel besser als die zweite? Also die erste war viel mehr Comedy. Aber die erste war viel mehr Comedy als die zweite. In der zweiten hattest du dein Zündere, hast du nicht Appeal, du hattest nur noch die Romance-Story. Der erste war wenigstens halbwegs von wegen Landwirtschaft. Der zweite war ja einfach nur noch reines Teenie-Drama, Silver Spoon, A1-Picture-Stuff. Ja gut, aber... Die zweite Staffel war welten schlechter als die erste. Welcher Anime? Silver Spoon. Das ist von der Mangaka von Fullmetal Alchemist. Okay, hab ehrlich gesagt nicht wirklich was davon gehört. Ja, aber hat 2 Seasons. Ja, also. Die zweite, also die erste Season, es geht prinzipiell um einen Typen, der absolut nicht weiß, was er mit seinem Leben machen soll, also ein typischer Teenager halt, ne? Und der geht auf eine Landwirtschaftsschule, auf eine richtig prestigious, ja. Und die erste Staffel geht halt rein darum, dass er eigentlich absolut nicht reinpasst in diese Landwirtschaftsschule, von wegen, es gibt einen kleineren Plot, wo er halt so ein Ferkel benennt und alle sagen, oh, das ist schon mal eine dumme Idee, weil dann tut es dir umso mehr weh, wenn das Viech dann tatsächlich weggebracht wird. Und lernt dann halt immer mehr, wie es um das Schlacht und so weiter geht. Also es ist halbwegs educational, es ist sehr, sehr interessant an sich, wenn man halbwegs sich für das Thema begeistern kann. Und es ist nicht schlecht, weil die Dynamik von wegen mit seinen Freundschaften und so weiter, man hat so eine Love Interest, die ein bisschen vorgestellt wird, aber es rückt nie wirklich in den Vordergrund, es ist nicht so stereotypisch. Und es ist alles in allem eigentlich ein nettes Package. Also für mich war es eine solide 7 von 10. Und dann kommt die zweite Staffel. Und die ist dann halt reines Teenage-Drama. Es geht nur noch darum, wie er und seine Love Interest zusammenkommen, vielleicht auch nicht, wie das in seiner Familie aussieht und er hasst seinen Daddy und was auch immer noch alles. Wirklich so? Ja, natürlich. Also, na gut, weiß nicht. Ich bin jetzt länger her, dass ich es geguckt habe, aber. Nee. Die zweite Staffel fängt an, wo sie das komische Reittournament haben. Wo sich das Pferd weigert. Über das Hindernis zu springen, weil es ihn nicht mag und dann wird ihm beigebracht, dass er das Pferd verstehen muss und dann gibt es diese Zundere. Shit, das war die grauenvollste Folge, die ich seit langem geschaut habe. Das war eine Folge, wo ein Zundere-Charakter eingeführt wird. Dann wieder so eine blonde Reiterin und so weiter. Und die hat diese komische Lache wieder drauf, von wegen, wie sie das, wenn sie ihren Hand. Richtig, das kommt im 20-Sekunden-Abschnitt. Ich lüge nicht mal. Jedes einzelne Mal, wenn die im Frame ist, lacht die. Das war Folter. Ja. Das war die grauenvollste Folge und das zieht die gnadenlos durch. Das zieht die gnadenlos durch, die ganze Folge. Alle 20 Sekunden im Frame. Das ist grauenvoll. Und naja, wie gesagt, der Rest ist eigentlich nur Roman zwischen denen. Dann habe ich geschaut, jetzt letztens, erst vor ein paar Tagen, beendet White Album 2. Ja, Meisterwerk. Nein, zwischen der 6 und der 7 von 10, weil es einfach das Beste aus dem Setting ist. Aber wo geht's denn da? Es geht... High School Romance. Oh. Ja, aber pass auf. Du hast School Days geschaut, ne? Es ist eine ähnliche Dynamik, nur dass man tatsächlich White Album halbwegs ernst nehmen kann. Es geht prinzipiell um einen Typen, der im Light Music Club ist und das... der schleppt Yui ab, oder was? Richtig. Es steht halt ein Schulfestival an. Und den ist die Band praktisch abgesprungen. Also Vocalist und so weiter haben sie nicht mehr. Und er will halt neue Leute rekrutieren. Es kommt, wie es kommen muss. Er findet einen Vocalist, die... Ich habe keine Ahnung, was sie wirklich war. Die war anscheinend extrem berühmt, aber das wurde nie wirklich erklärt. Von wegen Pseudo-School-Idol-Geschichte, was auch immer. Wurde nie wirklich erwähnt. Also relativ scheißegal. Die kriegt er relativ schnell rekrutiert. Kann gut singen, weil sie oft Karaoke macht, wie halt jeder normale Mensch auch. Und dann geht's halt um das zweite Grill. Und das ist eine, die im Musikraum neben ihm Piano spielt. Und dann hat er die grandiose Idee, und das war auch der Tiefpunkt, die erste Hälfte von dem Anime ist absolut grauenvoll. Da hat er die grandiose Idee, oh, sie hat den Raum zum Piano abgeschossen, will sie aber jetzt rekrutieren und kann keine halbe Stunde warten. Ich kletter jetzt aus dem Fenster, kletter über das, über diese Dachschiene rüber und kletter in den Pianoraum. Ach, macht doch jeder. Ja, geht natürlich nicht ganz gut, sie fängt ihn, what are you, stupid? Und dann ist halt der Cast vorgestellt. So, die erste Hälfte, die ersten 6 Folgen gehen halt rein darum, dass die sich auf dieses School Festival vorbereiten. Fangen an zu üben, werden richtig, richtig scheiß gute Freunde. Und sobald die zweite Hälfte beginnt, tut das Vocalist Grill ihm gestehen, dass sie auf ihn steht. Und die fangen an auszugehen. Und dann wird halt vorgestellt von wegen, dass die andere, die Pianospielerin, eigentlich auch auf ihn steht und hast nicht gesehen. Die Sache ist die, was mich bei dem Anime echt überrascht hat, die Charaktere verhalten sich relativ realistisch, sobald es halt in diese zweite Staffel reingeht. Es ist natürlich alles ein bisschen überzogen, weil es ist Anime, es muss halt halbwegs spannend bleiben. Aber sagen wir mal, der Hauptcharakter war vielleicht noch der kontroverseste, wobei er ist eigentlich ziemlich fucking lustig, weil er ist so beta, wie man werden kann in Gesprächen, absolut. Und sobald allerdings er seine Zunge irgendwo reinbekommt, wird er zum absoluten Alpha-Männchen. Das ist fucking lustig. Es gibt da eine Szene, wo er dem Best Girl hinterherläuft, also der Pianospielerin, und sie will halt aus der Stadt abhauen für halt Piano nach Europa und so Geschichten, Drama und so, bla. Und dann fängt er sie halt auf der Straße ab, sagt ihr, dass er eigentlich auf sie steht, obwohl er halt mit der anderen im Moment zusammen ist, und da gibt's halt eine richtig nahe, praktisch Pseudo-Rape-Kuss-Szene. Das war schon fucking lustig, vor allem, wenn er dann danach steht von wegen, oh, go man, Shizuru, lol. Naja, nee, White Album war eigentlich recht solide, wie gesagt, aber wenn man also, sich jetzt halt... man muss die erste Staffel gesehen haben, um die zweite zu verstehen, oder? Nein, das ist Standalone. Also White Album spielt, ich glaube, 10 Jahre oder so nach dem ersten White Album. Ich habe das erste selber nicht gesehen, aber das ist eine komplette Standalone-Story. Ja, okay. Für eine Teenie-Romanze war es gut, weil, wie gesagt, die Handlung halbwegs nachvollziehbar ist. Das Drama ist jetzt nicht so unglaublich durchgängig. Und ich sag mal, der zweite weibliche Hauptcharakter, die Pianistin, ist absolut grandios. Ich mag die richtig. Und das Finale ist relativ... Ja, es hat kein gutes und kein wirklich schlechtes Ende. Es, naja, halt, ne? Relativ interessant gemacht. Dann Spice and Wolf, beide Staffeln. It's good. Okay. Meguka Meduka. It's pretty good. Ja, ja, ich wusste, jetzt kommt der Trigger von. Wenn du Dinge nennst, weißt du. So, ist gut. Soll ich das wirklich durchkauen? Ich kann mein Skript fürs Review rausholen. Oh, Bluff, ich hab noch gar nichts geschrieben. Dann sag mir nichts, was über Spice and Wolf meine Güte. Ja. Spice and Wolf ist eigentlich doch von der Atmosphäre sehr ähnlich zu Mushishi, bloß dass es halt um Wirtschaft geht. Ich meine, Spice and Wolf, ich fand die erste Staffel deutlich besser als die zweite, ehrlich gesagt. Ich fand beide gleich gut. Nö, größtenteils mochte ich einfach die Substories wirklich nicht. Ich mochte beispielsweise den Plot nicht, wo es um die ganze Handelsgeschichte geht, wo er praktisch in Quotations Holo verkauft und dann, ich weiß nicht, war nicht wirklich meins. Ich fand's langweiliger als die erste Staffel. Da hatte man wenigstens noch die Dynamik mit der Kirche dahinter und was auch immer, und das hat halt komplett gefehlt. Jetzt hat sich einmal verwandelt, was ist das denn? Ich finde vor allem der zweiten Staffel schadet das Ende einfach so unfassbar krass, dass es dann so und das war's, zu Ende, tschüss. Ja, das Lustige ist aber, genauso hat auch das Light Novel geendet, also ja, das ist halt... An sich haben sie es gut adaptiert, aber es halt... Die haben auch einen Light Novel übersprungen, damit sie halt genau an dieser Stelle aufhören können, damit die Leute noch eher dazu bewegt sind, die Light Novels dann zu kaufen. Ja, und es wird wahrscheinlich kein weiterer Anime kommen, oder? Nein, weil die Light Novels sind zu Ende und deswegen gibt es keinen Grund, den Light Novel noch zu werben, weil an sich war der Anime nur dafür da. Ja, das ist ärgerlich. Also ich kann verstehen, warum du die erste mehr magst. Aber ich persönlich fand es auch gleich gut. Und der Soundtrack ist halt wieder richtig, richtig geil. Der Soundtrack ist echt gut, ja. Wenn ich damit Marco dann auch zufriedenstelle, kann ich auch gerne ein, zwei Sätze zu Meguka Meduka sagen. Oh je. Ist los. Aber also die Pretentiousness war extrem gut, muss ich schon sagen. 10 out of 10. Ich mochte es, wenn die kleinen Mädchen starben und dann habe ich so richtig geweint. Ja, es war so sad. Und dann haben sie wieder alle gelebt und dann war weißt alles was? Happy dann, Ending. Dann lassen wir das doch. Ich habe mich mit dir schon 30 Minuten fucking in Dings und Chess. Egal. Und dann im Movie werden sie alle Götter und Dämonen. Hey, es war so bewegend. Es war so super. Der Movie war auch shit. Aber die Main Series war gut. Und, ich sage nicht, dass es schlecht ist. Ich fand dieses Katzenvieh eigentlich. Fand ich tatsächlich. Aber warte, sprichst du gerade von Madoka Magica? Ja, er sagt Madoka Manemuka. Megu ist ein fucking Meme, whatever. Ich mache noch ein Review dazu, also behalten was man. Warte, du findest es gut? Ja. Okay. Siehst du, du bist in der Minority damit. Ja, weil ich glaube, die Aussage gekauft hat. Nee, ich fand ihn tatsächlich ganz in Ordnung, aber das Ende war halt so, ja, wir müssen jetzt irgendwas machen, damit das voll intelligent wirkt oder sowas. Das war so richtig. Das Ende war das Wenigste, was wirklich intelligent wirken sollte. Das Ende, ich meine, der gesamte Anime. Ein Happy Ending einfach. Das geht jetzt wieder so pretentious. Ich weiß, dass wieder gleich von wegen das Kulturkommentar von Marco kommt. Aber das Ding ist praktisch eine. Hat sich extrem stark an Faust orientiert und dementsprechend. Ja, nicht wahr? Okay. Und dementsprechend ist auch der Handlungsverlauf vom tatsächlichen Inhalt her sehr, sehr, sehr, sehr nah daran. Also die haben natürlich keine, ich meine, die Walpurgisnacht ist jetzt hier keine Hexenorgie und von wegen Meguka legt auch keine Minderjährige, die aus der Kirche kommt, flach. Aber der prinzipielle Handlungsverlauf von den Themes bleibt der gleiche. Und es jetzt gibt weiß auch ich schon, was ich als Titel nehme. Es gibt auch extrem viele Magica Anspielungen. Ist Faust. Ja, Madoka Magica öffnet mit dem Titel Prolog im Himmel, was auch der gleiche ist, der in Faust vorkommt. Ja, also aber Hauptsache referenzieren und dann hast du deine Deepness. Ah, tief, auf mich zu triggern. Hauptsache, ja, das ist doch wirklich so, wenn du einfach nur Sachen referenzierst. Nein, das ist nicht richtig, weil du kannst... No Game No Life ist nicht so gut wie Jojo, nur weil es Jojo referenziert. Madoka Magica ist nicht Faust, es ist einfach die Referenz und der Handlungsverlauf. Die Themes bleiben gleich, das ist alles. Welche Themes? Natürlich ist vom sterbenden Mädchen. Das macht es für die Leute, die das natürlich kennen, macht es einen Ticken interessanter, ist ganz angenehm. Darauf bauen auch andere beispielsweise das Parfüm. Mhm. Baut darauf auf, von wegen, dass du andere Novel gehst. Also du kannst das sehen, aber die richtige Unterhaltung bekommst du erst raus, wenn du tatsächlich weißt, worüber die eigentlich tatsächlich schreiben. Ähnlich ist es bei Madoka Magica. Zudem geht es nicht wirklich nur um, ah, oh, cute girls sterben, aber meine Güte, wie gesagt, das ist immer. Man, das ist der beste Part davon. Das ist der einzige Part davon, den ich mir halbwegs noch gut merken konnte, weil das war so fucking... Ich fand die Szene klasse, wo Homura sich beinahe erschossen hätte, ja, alles klar. Gut, das war im Movie. Haben. Ich weiß, das war im Movie. Ich finde ja tatsächlich dieses Mensch, Katzenvieh, wie hieß das nochmal? Was für ein Katzenvieh? Na, das Jubel, böse... oder nicht? Ach so, Cute. Ich hab's nicht mal geschaut. Ich finde das so geil. Ich finde das so unfassbar lustig. Ah, bei mir gibt's auch eine Tür. Der einzige... warte. Das ist der einzige Charakter, dem ich das tatsächlich auch abnehme, wenn er sagt so, ah, die Menschen, das sind nur Gewürm und Viehzeug und sowas. Weil das ist so eine typische Floskel von irgendwelchen Bösewichten, die sich dann selbst irgendwie als krass darstellen wollen. Aber bei dem habe ich das tatsächlich mal abgenommen. So. Ja, aber auch nur, weil wir nichts über dem, dessen, was weiß ich, Alienrasse oder so wussten. Nichts wurde dazu überhaupt richtig erzählt irgendwie. Ich knabber ja, mal eben den Rest meiner Liste ab, weil ich muss gleich mal kurz vor 5 Minuten AFK. Ich habe geschaut noch F, A Tale of Memories. EF, also nicht, dass die Leute jetzt F und dann... Nein, EF, A Tale of Memories. Das Ding klappt komplett zusammen, was seine Charaktere angeht. Der absolut... Ja, also es ist wieder Teenage-Drama, es sind zwei Romanzengeschichten, die parallel laufen. Allerdings so überspitzt, wie man sich Teenie-Dramas in Anime eigentlich vorstellt. Das, was den Anime halt irgendwo rettet, ist die Thematik, die sie halt in den einzelnen Dingern ansprechen. Halt einmal ein Grill, die unter einem Verlust ihres Langzeitgedächtnisses leidet und dementsprechend jeden neuen Tag praktisch vergisst und dementsprechend in ein Tagebuch schreibt. Original. Ja, es ist ganz interessant. Es ist auch relativ gut abgearbeitet, weil das Ding einfach Budget ohne Ende hat. Es sieht absolut gut aus und der Soundtrack ist auch verdammt ausstechend. Und das zweite war ein Love Triangle, was jetzt nicht unbedingt so interessant war. Aber wie gesagt, ich habe die zweite Staffel noch nicht gesehen. Die erste war okay, aber nicht viel mehr. War fucking disgusting. Disgusting? Was? Ja. Ich hab den Anime, ja, weil es einfach nur 11 Folgen Trivia und pretentious Story sind. Der Anime ist tatsächlich pretentious. Und ich meine, der Anime besteht rein aus absolut schlecht choreografierter Animation. irgendwelche Leute auf Stillframes labern und irgendeinen Kram vor sich hergeben, wie was sie an ihrem Leben durchmachen und bla und irgendwelche pseudopsychologischen Punkte. Und die andere Hälfte ist einfach nur Alkoholtrivia. Ja, das Ende war richtig schlimm. Das Ende war Anime war schrecklich. Nein, ich fand, es war größtenteils okay, vor allem weil die Musik gut war, aber die letzte Folge war so schlimm, das war unglaublich. Der Anime war eine Qual durchzustehen und ich habe auf meine Liste geschaut und Leute, die normalerweise extrem niedrige Scores geben, geben dem auf einmal 6, 7, 8 von 10 und ich sitze davon wegen, bin ich auf einmal dumm geworden? Bin ich platt? Hast du es denn geguckt? Hast du es am Stück geguckt? Nein, das habe ich nicht durchgehalten. Ich habe es über 2 Tage geschaut. Und zwar kannst du das nicht über 2 Tage gucken. Dann musst du eine Folge pro Tag gucken. Nein. Ist es erträglich? Ich wollte das so schnell von meiner Liste haben wie möglich. Und erträglicher wäre es auch nicht geworden. So schlimm ist es auch nicht, oder? Doch war es. Ich hab dem, glaube ich, eine 3 von 10 gegeben. Es war grauenvoll langweilig. Der psychological Aspekt und was weiß ich was. Die gesamten Charaktere kamen einfach nur pretentious as fuck rüber. Der Bartender war der ziemlich unrealistische Charakter, den man sich vorstellen kann, in einem Anime, der eigentlich vorgaukelt, von wegen relativ nah an der Realität zu liegen. Und Alkohol-Trivia, ich weiß nicht, in der zweiten Folge wird das fucking langweilig. Keine Ahnung, Empfehlung für Alkoholiker, Marco, das kannst du schauen. Aha, nice. Schon irgendwie lustig, dass ausgerechnet Arsen sich jetzt über Pretentious beschwert und. Ja, Madoka Magica. Ja, wie gesagt, Madoka Magica hat's verdient, den hohen Score. Ihr kennt mich. Ja. Wie hoch ist dein Score dafür? 8. Ich kann. Also bei mir haben Madoka Magica und Bartender beide mit 4 von 10. Also. Ist leid. Bartender ist deutlich schlechter. Aber Madoka Magica, wie gesagt, es wird länger dauern, wenn ich das jetzt erklären müsste. Ich kann euch nachher einfach mal den Text kopieren, den ich Ilya geschickt habe. Aber. Oh ja, komm, schickt ihn mir hier in die Skype-Gruppe dann. Das könnt ihr vorlesen, glaube ich. Ja, passt. Nice. Gut, dann hab das ich. Das schmuggeln wir unter die Proxy-Bewertungen. Alles klar. Endlich auf. Dann habe ich noch geschaut. Pet Labor. Movie, den 2. Ich fand den nicht viel besser als Pet Labor 1 und die OVA. Ghost in the Shell, Standalone Complex, habe ich auch nicht gemocht. Größtenteils. Was, wieso? Ja, weil ich weiß nicht, Standalone Complex 1 war A, langweilig, ich mochte den episodischen Verlauf nicht. Es gab wenige Arcs, die wirklich interessant waren und die haben aus Kusanagi eine Nutte gemacht. What the fuck? Okay, das kann ich nicht hoch bewerten. Ja, und die hat einfach 2, keine Ahnung, Roboter-Lesbenschlampen in ihrem Apartment dauerhaft liegen. Das war ja auch sogar, als da schon kam. Wo man einfach sieht, wie sie abends aufsteht und man sieht da einfach nur 2 nackte Frauen in ihrem Bett liegen. What the fuck? Nee, lass mal. Fand ich nicht gut. Vielleicht ist dann Komplex 2. Ich glaube, es sind einfach nur Freundinnen, die über ihr abhängen. Ja, natürlich. Nacht. Freundinnen chillen immer die waren miteinander. Nacht. Ist richtig. Ich fand den Anime toll. Ich weiß, die letzten 2, die ich noch geschaut habe, die nennenswert sind. Nee, 3. Das ist einmal Detroit Metal City. Es war okay, aber ist nicht mein Humor. Ach, scheiß Humor. Es war fucking langweilig nach der Hälfte. Also die ersten paar Folgen waren echt in Ordnung, waren auch lustig, aber danach, es bleibt halt immer dasselbe. Es ist genau das gleiche wie One Punch Man, nur kürzer und dafür rechne ich Detroit Metal City einen höheren Score an. Wie willst du halt Comedy-Anime bewerten? Das war einfach nicht mein Cup of Tea, ne? Dann war es besser als One Punch Man, ja. Ja, dann habe ich geschaut Serial Experiments Lane und der ist halt wirklich gut, aber zäh as fuck. Also das ist wirklich nichts, was man bingen kann. Was? Ausgerechnet das? Also das habe ich schon, also ich habe es gebinged und es war cool. Ich habe es auch gebinged, aber es wäre angenehmer gewesen, hätte ich es nicht getan, weil du wirklich? Lane, sonst vergisst man doch alles. Lane, nein, so viel musst du dir nicht merken bei Lane. Aber Lane ist, wie gesagt, einfach nur extrem zäh. Das Ding hat so große Durststrecken, vor allem gegen das letzte Drittel, wenn es wirklich darum geht von wegen, was ist Lane und hast du nicht gesehen, also schon, ja. Ja, ich finde, ein sehr großes Problem ist tatsächlich bei dem Anime, dass er einfach unglaublich optisch veraltet ist. Also, das will ich nicht sagen. Lane sah gut aus. Also ja, es sah wirklich gut aus. Lass mich schauen, wovon ich es geschaut habe, von welchem Server. Ich habe es, glaube ich, von... Doch egal, wo du es geguckt hast. Nö, ja, ich habe es von Cole Girls geschaut, also die haben sowieso relativ hohe Qualität. Also, es sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, und selbst wenn es nicht gut aussieht, dann passt es zum Anime. Das Budget war. Ja, wenn 3/4 des Bildes weiß sind, naja. Classic, and you don't seem to understand. Cringe. You don't seem to understand. Naja, stimmt, das Opening. Ja, an sich hatte Lane einfach ziemlich viel mit den Themes going und halt nicht sehr viel Charakterisierung außer halt der Main Character, und deswegen könnte man eventuell ein bisschen das langatmig finden. Also ich sag mal, die Interview mit dem Wreck. Wie bitte? Ja, genau. Habt ihr dieses Interview gelesen mit dem Autor? Okay, versuch's gleich nochmal, ich bin fast fertig. Es kommt noch ein Anime, den ich geschaut habe, und das ist Revolutionary Girl Utena, 39 Episoden, und es ist ein deutlich besseres Mavaru Penguin drum, aber es ist halt auch eine Show, die eigentlich... Wie kann es etwas sein, das später rauskam? Ha? Was? Ja, nein, Penguin Drum kam danach raus. Also ist Penguin Drum ein schlechteres Utena? Ja, oder so, von mir aus. Ha. Penguin Drum ist ein deutlich schlechteres Utena. Utena selbst, ich hab's mit einer 7 bewertet, ich könnte auch eine 8 von 10 geben, aber keine Ahnung, ich hab irgendwo ein Problem mit Serien, die halt an sich nur eine reine Metapher sind und auch nur auf Metaphern und so weiter aufbauen. Symbolism. Utena, ja, auch, aber Utena, Utena ist schwer. Prinzipiell geht es halt um einen Battle Royale. Prinzipiell, es geht um ein Mädel, die, als sie klein war, einen Prinzen getroffen hat, in Anführungszeichen, der sie gerettet hat, ebenfalls in Anführungszeichen, ihr einen Ring gegeben hat. Und sie hat sich dann gesagt, okay, ich will auch Prinz werden. Und dieser Ring, den sie bekommen hat, stellt sich raus, ist eine Art Berechtigung bei Duellen mitzumachen, in der man eine... die Rose Bride gewinnen kann. Die Rosenbraut. Und der die Rosenbraut besitzt, kann sie A, alles machen lassen, was man will, und B, sie gibt einem Kraft, jedes Duell ist betitelt mit einem anderen Buzzword und was auch immer. Es kommt erst nach 30 Episoden richtig in Fahrt. Dazwischen ist halt alles nur arg-mäßig aufgebaut, sehr viel Comedy. Und wie gesagt, die gesamte Serie ist eigentlich... Ja, nur Metaphorik, Symbolism und so weiter. Das ist genau wie Mavaru Penguin drum. Also nur bei Mavaru Penguin drum sagt man, oh ja, alles heißt was. Nein, das ist nicht richtig. Bei Mavaru Penguin drum heißt nichts irgendwas, aber bei Utena passt es halbwegs. Ja, und Utena baut darauf auch irgendwo halbwegs auf, statt auf Penguin drum, die dann halt gar nichts mit ihren Themes wirklich machen, außer halt ihre absolut blanke Fuck-Story irgendwie abzuarbeiten. Bei Utena sowas wie bei Penguin Drum so ein Kinderschredder oder irgend sowas, was halt die Story total in den Abgrund reißt. Nein. Weil da bei Penguin Drum war es da bei ab mir vorbei, wo die mit halt mit dem so einem Schwachsinn gekommen sind. Nein, das haben die nicht. Utena hat nie so einen krassen Absturz, was die Themes angeht. Es hat ein, ich würde sagen, extrem finsteres Ende, aber das geht einfach nur einher mit dem Finale, weil da halt wirklich die gesamte Spannung nochmal aufgebaut wird. Aber ich gehört, die Arcs so sollen ziemlich gut sein eigentlich, über die Charaktere, die einzelnen, die dann die sie herausfordern. Das kannst du eigentlich sagen, ist fast jede einzelne Folge, es geht. Es kommt halt, wie gesagt, sehr, sehr stark auf die Charaktere an. Es gab ein paar, die ich ebenfalls extrem gefeiert habe. Es gab eine Arc beispielsweise, die fand ich absolut klasse, ist auch neben Utena mein Lieblingscharakter geworden. Da ging es, wie hieß es, das war eine der ersten vier Duellanten, die man sieht. Und ihre Arc geht prinzipiell darum, dass die so ein Memento mit sich rumträgt. Yuri heißt die. So ein Memento mit sich rumträgt. Und dann geht es halt darum, dass die halt gesagt wird von wegen, ah ja, von der Freundin hatte halt so ein Love Triangle stehen. Und man dachte halt, sie steht auf den Typen. Und ihre Freundin hätte ihr den ausgespannt. Aber prinzipiell war es so, dass ihre Freundin eigentlich sie ihr nur vorgetragen hat, von wegen tatsächlich mit ihr befreundet zu sein, war eigentlich fucking neidisch auf sie und hat ihr dann halt diesen Freund ausgespannt. Allerdings stellt sich dann heraus, dass sie eigentlich auf ihre quote-unquote Freundin steht. Und das wird halt nochmal ein riesen Aufbau, wenn dann halt später tatsächlich nochmal der Typ dann auftaucht und so weiter. Das wird dann halt sogar in 2-3 Achs. Es ist minimal. Es sind kein paar 9 Charaktere, die vorkommen. Also, scheiß drauf. Der dann halt später nochmal auftritt. Also, ja. Hey. Das ist ziemlich cool. Und Utena ist halt fucking großartig. Aber gut, ich bin jetzt mal dann kurz AFK. Hey. Spaß. Ja, Megaknow, du hast noch was erwähnt wegen einem Interview. Ja, okay. Ja, ich hab so ein Interview gelesen mit Chiaki J. Konaka, das ist der Typ, der Lane geschrieben hat und Technolize und Digimon Tamers und noch so ein paar andere Sachen. Und in dem Interview hatte einmal wurde er gefragt, weil es immer um so technologische Probleme geht, also so in Lane und Technolize geht es ja immer an so Sachen mit Technologie und so, wurde er gefragt, was halten die denn von Technologie und den neuen Sachen und so, und er hat einfach gesagt, das interessiert mich überhaupt nicht, ich gebe keinen Scheiß, aber ich schreibe trotzdem drüber. Nice. Und er hat angekündigt, dass er bald wieder ein Anime machen wird, also der Hype startet wieder. Naja, ob es wieder so gut wie Lane wird. Ja. Oder Techno-Nice. Hat einer von euch dieses Ghost Hounds oder so gesehen? Weil er selbst meinte, das wäre der beste Anime von ihm. Nee. Und aber du meinst jetzt nicht das mit der vermurksten Synchro? Weiß ich nicht. Es gibt Hound und Hound irgendwie. Was? Also, ich wollte es mal schauen, aber nee, noch nicht. Aber es gibt zwei verschiedene Ghost Hounds quasi, die sehr ähnlich vom Namen sind. Es kann sein, dass du den einen meinst, den ich von dem ich weiß, aber es kann auch sein, dass du den anderen meinst. Weiß nicht, ich musste gucken, ich weiß nicht, welcher von Shigaki Genau. Deutsches Anfang. Ah, es ist so schön. Ach, Igeljäger, möchtest du nicht lieber erzählen, was über was du gesehen hast? Gundam zum Beispiel. Ja, ich habe Turning Gundam gesehen, was nicht in der wohl bekanntesten, also Gundam hat ja Timelines und so ein Scheiß. Und je nachdem, welcher Timeline man ist, sollte man nicht jetzt irgendein Anime anfangen davon. Aber sobald man in der, also wenn man das Wiki findet, dann weiß man auch ungefähr, was man schauen kann. Das ist ziemlich easy zu sehen, weil es sind da so Kategorien für die einzelnen Dimensionen bzw. Timelines, die es da gibt, welche sich nicht großartig effekten gegenseitig. Und Turner Gundam ist in seinem eigenen Universum und auch der einzige Gundam mit dieser Timeline, also kann man den noch ziemlich easy schauen, auch wenn man bisher noch gar keinen einzigen Gundam gesehen hat. Es soll sich vor allem, also habe ich von anderen Gundam-Fans gehört, sich durch das Slow Pacing und auch eher Charakterisierung auszeichnen, deswegen habe ich es auch angefangen. Weil halt in vielen anderen Gundams sind Charaktere ziemlich Two-Note oder so oder ein bisschen edgy oder sowas. Habe ich nur so gehört. Also hat jemand gesagt, dass er Turning Gundam bewertet hatte und er ist selbst ein großer Gundam-Fan gewesen. Oder ist noch. Und prinzipiell geht es darum, dass irgendwie nach einem riesigen Krieg, in dem irgendwie die Erde fast komplett unbewohnbar gemacht wurde, die Leute auf dem Mond sich besiedelt haben für 2000 Jahre oder so. Und nach diesen 2000 Jahren checken die jetzt mal die Erde wieder aus und gucken, ob es da bewohnbar wieder ist. Und dann kommen sie an und merken, oh, da unten sind ja schon andere Leute. Weil da gab es dann tatsächlich Leute, die das dann überlebt hatten und sozusagen die Welt ein bisschen wieder selbst aufgebaut haben. Allerdings sozusagen auch von neu angefangen haben, so ihre Zivilisation aufzubauen, weil alles komplett zerstört wurde. Und deswegen sind die dann so in dem... Ich weiß nicht, wie man es nennen sollte, aber die haben auf jeden Fall schon Autos. Also so Anfang 1900 sind die dann schon so mit der Technologie und so. Also haben schon Flugzeuge und so. Also so ungefähr auf dem Stand, als wir beim Ersten Weltkrieg waren oder so. Und dann kommen plötzlich halt irgendwelche Aliens vom Mond und sagen, hey, wir wollen jetzt hier leben. Und dann gibt's dann halt politische Auseinandersetzungen, größtenteils auch... Okay, Markus. Ja, meine Mutter redet sehr laut und sehr gerne. Ja, wir haben das Besuch ist immer gut für einen Podcast. Ja. Der ist so großartig, dieser Podcast. Also, wir haben ja alles. Ja, Sonntag ist halt auch ziemlich busy mit der Familie eigentlich. Deswegen ist es eigentlich nicht so ein toller Tag. Ich will mir nochmal was zu essen. Alter. What the hell, Mann? Trigger. Ja, auf jeden Fall gibt es politische Auseinandersetzungen, weil es halt diese Mondrasse ist ja natürlich total überlegen, was Technologie angeht und könnte die einfach alle ausradieren. Zum Glück für die Erdbewohner, dass halt die Königin dieser Mondbewohner halt ein weiches Herz hat und sagt, ey, do love, not war. Aber die ist jetzt nicht obnoxious darüber. Der Hauptcharakter der Story war halt ein Versuchskaninchen sozusagen und wurde zur Erde schon ein paar Jahre vorher geschickt, um halt zu sehen, ob er überlebt da. Also der hätte da wahrscheinlich drauf gehen können, das wäre ihm wahrscheinlich egal gewesen, wäre einfach nur ein Testergebnis gewesen, aber der hat sich halt integriert in die Menschen, in die nächste Menschenstadt und hatte auch irgendwelche politischen Bündnisse mit dem damaligen, also mit dem sozusagen Bürgermeister dieser Stadt oder des Landes, was er sich aufgebaut hat, dadurch, dass er sein Chauffeur wurde, weil er, das war alles eigentlich ein bisschen Zufall, also er hatte Glück. Und deswegen wird er dann auch involviert in diese ganze Politikgeschichte und das ist auch eine ziemlich lange Zeit lang sieht man überhaupt keine wirklichen Gundams, da fragt man sich so, schaue ich überhaupt gerade einen Gundam-Anime? Die kommen dann nämlich später, weil durch diesen komischen Krieg, der da war, sind nämlich irgendwie alle Gundams beerdigt gewesen, die halt damals diesen Krieg gemacht hatten. Und die buddeln dann die Erdbewohner dann nach einer Zeit aus und werden sie dann benutzen, um ab und zu mal den Mondbewohnern dann auf die Schnauze zu hauen. Und dadurch wird dann das Ganze verspitzt und verspitzt sich immer weiter zu, bis dann die dann tatsächlich mal ein Raumschiff finden und dann zum Mond fliegen. Also ich wollte jetzt nicht zu viel spoilern, auf jeden Fall viel. Gefühlt hast du jetzt die Hälfte der Story erzählt. Nein, das ist nicht, die Sache ist, das ist einfach nur so diese grobe. Das sind wahrscheinlich die ersten drei Folgen gewesen. Nein, nicht wirklich, aber das ist so der grobe Aufbau. Das sind die ersten 30 Folgen gewesen. Nein, das ist nur so der grobe Aufbau und an sich kommt es ja eigentlich auch eher darauf an, wie das Ganze auch rausgeht. Ich meine, ja, es ist halt, die Charaktere teilweise haben, sind jetzt nicht so die komplexesten, aber ich würde sagen, die spielen schon eine große Rolle in dem, was passiert. Und an sich, wenn der Hauptcharakter nicht wirklich so krass involviert gewesen wäre, dann hätte es vielleicht auch komplett anders ausgehen können, wie es ausgegangen ist. Ich sage ja nicht, wie es ausgegangen ist. Ja, ich würde es auf jeden Fall empfehlen für Leute, die interessiert sind an einem guten Gundam. Ich meine, da sind auch zwei Filme, die das Ganze zusammenfassen, aber ich habe gehört, die sollen nicht so dolle sein im Vergleich zur Serie. Also ich habe 8 von 10 gegeben. Ja, Turn Gundam, ziemlich gut. Und das Soundtrack ist ziemlich geil auch. Also das Ending, fucking wow. Danach ja, hatte ich... Mit Gundam konnte ich bisher nicht so wirklich was anfangen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht ein guter Start für die Serie wäre, aber... Das ist zumindest ziemlich chill und hat kein schnell... Ich, keine Ahnung, eigentlich müsste es dir gefallen, weil es ein halt... Ein guter Start für Gundam ist wahrscheinlich Thunderbolt. Ja, Thunderbolt ist einfach Awesomeness mit Jazz und Budget und oh, sieht so gut aus. Ja. Das ist jetzt stimmt, das hatte ich auch geschaut, die erste Folge. Ja, aber das ist jetzt nicht der Komplex, also das ist jetzt, hat jetzt nicht so politischer Komplexität wie mit Turn Gundam zu tun. Nein. Das hat einfach nur mit Jazz und cool. Einfach nur awesome. Ja. Hm. Ja. Danach hatte ich einen Ghibli-Movie gesehen, Porco Rosso. Da wurde mir gesagt, dass das sozusagen das persönlichste Werk von Ghibli sein soll, weil er sich sozusagen selbst als Schwein sieht, weil der Hauptcharakter ist in Porco Rosso ein Schwein irgendwie. Vom Ghibli. Ja, an sich war es nämlich Ghiblis irgendwie großer Traum, einfach zu reisen oder so. Und das damit hat er irgendwie das verarbeitet in diesem Movie, dass er irgendwie... Porco Rosso geht es nämlich dann um so einen Söldner, der Verbrecher einfach auf Auftrag jagt. Und der ist halt, der lebt halt in dieser komischen Inselgegend in Italien. Kommt halt viel rum und hat so seine eigene kleine Insel, wo er dann immer chillt, bis er seine Aufträge bekommt. Ist aber ein ziemlich, sag ich mal, der verhält sich so, wie man irgendwie so einen Herrn mittleren Alters es erwarten würde. Eigentlich ziemlich gelassen, wird nicht schnell aus der Fassung gebracht, aber hat halt auch seine Werte. Und die Story ist jetzt nicht extrem komplex, hat jetzt auch nicht so das krasseste Climax, aber ja, ist ein Ghibli-Film allgemein. Ja, selbst im Vergleich zu anderen Ghibli-Movies ist es nicht gerade climactic, also ziemlich gelassener Movie und ich meine, war ganz nice. Also ein typischer Ghibli. Ja, ich habe jetzt liegen gegeben, aber es war auch größtenteils wegen der geilen Animation. Oh, ja, und dann hatte ich Clap. Was? Einen Punkt kann man auch geben in Animation, meine Güte. Nein, wegen guter Animation muss man Punkte abziehen, Mensch. Ja, klar. Und weil es von Herrn Ghibli ist, einen Punkt dazugeben, ja auch deutlich schlechtere Punktzahl geben. Das geht ja nicht. Ja, und dann hatte ich noch mit Asan den dritten Movie von Madoka Magica gesehen, was wir beide liebten. Das war, Also ich meine, es ist ein paar Mal echt lachen müssen. Es ist ein echt schlechtes Zeichen, wenn man den Zuschauer eigentlich die erste Hälfte des Films einfach komplett auf Eis laufen lässt. Ohne dass ich meine, Marco hat es mitbekommen, dass ich da gesessen habe. Ich habe das ja direkt geschaut, nachdem ich die Main Series beendet hatte. Ich habe da gesessen und ich habe noch überlegt von wegen, okay, welche Timeline ist das jetzt? Ist das überhaupt Kanon und was auch immer? Und am Ende kommt dann der Plot-Twist und man denkt sich, dann macht 15 Minuten irgendein Kram Sinn und danach haben sie noch dieses komische Ende mit rangeklebt. Das habe ich mir auch mal durchgelesen, von wegen, was eigentlich das Ende vom dritten Movie eben heißen sollte. Und das haben sie eigentlich nur drangeklebt, damit man nochmal... Nee, damit man Potenzial für eine zweite Season hat. Ja, hab ich doch gesagt, Sequel Bait. Achso, ja. Nee, hab ich nicht verstanden. Ja. Okay. Ja, der gesamte Movie baut nur darauf auf. Die Hälfte ist einfach nur Fluff und dann passiert mal was und dann endet's. Ja, ich meine, das Prinzip, was sie machen wollten mit Homura, war eigentlich relativ cool, aber wie sie es halt beendet haben, ist scheiße. Und ich meine, wie gesagt, es ist scheiße, wenn man eine Dreiviertelstunde einfach keine Ahnung hat, was eigentlich wirklich gerade abgeht. Und eigentlich. Ja, und dann 10 Minuten, ich glaube 11 Minuten waren es, zuge. Ja, die 11 Minuten. Gedumpt wird mit Infos. Ja, heilige Scheiße. Ich wollte irgendwas töten. Ja, das war furchtbar. Also, das war jetzt auch nicht unbedingt der Stolz der Serie, das ist richtig. Heilige Scheiße. Ich habe gedacht, ich wäre Monogatari wieder. Oh, das wollte ich auch gerade sagen. Okay, Ich meine, die Main Series war besser, aber. Also ja. Schaut den Film nicht, wenn ihr Interesse an der Serie habt. Dann, ich meine, der Film ist vom Movie weg. Ja, man sollte den sowieso nicht schauen vor der Serie, aber ich meine, er war jetzt nicht absolut grauenvoll. Man kann ihn auf jeden Fall allein schon anschauen, weil er großartig aussieht, weil es halt, naja, gut Budget ist, ne? Mit Good Can Be Duke. Aber die Serie ist halt deutlich besser. Well, naja, und danach hatte ich mich verschrieben, einen extrem langen Anime zu schauen, wo ich dachte, boah, den schaue ich bestimmt einen Monat. Aber Hunter x Hunter hat halt extrem geiles Pacing, weswegen ich das in 5, sag ich mal, Tagen durchgeschaut hatte, mit 148 Folgen. Und es war ziemlich fun, ja. Also seit Fullmetal Alchemist hatte ich nicht mehr so viel Spaß mit einem Shonen. Und ich meine, manche Arcs sind so, manche Arcs sind ziemlich geil. Und die wohl wohl geilste ist ja die Chimera End Arc, auch wenn ich sagen muss, dass sie extreme Pacing-Issues hat, was Wiederholung von Szenen angeht. Und dann irgendwie, der Erzähler geht einem so auf den Sack manchmal. Chimera End ist doch auch die Arc, die so extrem kontrovers ist, wo Leute entweder sagen, das ist die großartigste oder das ist die beschissenste. Ja, weil die halt ziemlich, der Rest des Animes ist ziemlich lighthearted, mit manchmal ein bisschen Dark-Zeugs und Leute, die sterben. Aber Chimera End Arc ist halt nur das. Ja, und da sterben halt durchgängig irgendwelche Leute. Und der Hauptcharakter, im der Prinzip einfach... ist es doch, glaube ich, fast 40 Folgen nur Aufbau. Vom Ende, oder? Also im Prinzip wird die ganze Zeit nur was aufgebaut. Ja, die haben, ja, da war wirklich eine Szene, wo die sagten, und jetzt sind 3 Minuten vom Kampf vorbei. Und ich so, das war schon irgendwie 10 Minuten im Arc oder so. Ja, das war echt, what the fuck? Also ich fühlte mich echt, als würden die teilweise einfach die Zeit stoppen und den Erzähler labern lassen. Aber es waren halt so, dass die Chimera Endtag halt aus irgendwie 5-6 Sachen gleichzeitig besteht, die alle halt gleichzeitig passieren und die jumpen halt von dem einen Event zum anderen. Deswegen kann's halt teilweise extrem langsam einen vorkommen. Aber das Coolste halt daran ist halt, dass es einen extrem geilen Willen hat und ich glaube, wir mögen alle gute Willens. Ja, mein Problem war dieser Schmetterlingstyp. Wie ist der nochmal? Ja, der war nur der ging mir so auf den Senkel. Den wollte ich wirklich schlagen. Weil der mir so auf den Sack ging. Vor allem die eine Szene ist ja am besten, wo du diese 3 Typen hast und irgendwas wird gesagt und der eine, der Rote, der sagt halt ein Wort, dann Pitu sagt irgendwie einen Satz und der Schmetterling hält da erstmal einen 2-Minuten-Vortrag. Ja, da dachte ich mir so, Alter, halt doch einfach mal deine Fresse, ja? Shia Puff hieß der. Genau, der ging mir so auf den Senkel. Ja, aber der hat teilweise, teilweise Dinge noch ein bisschen spannender gemacht, wegen dem Mädchen halt, dass er dann verstecken wollte, als Dings passierte. Spoiler, bla bla bla. Spoiler. Aber hier, Pito fand ich cool. Pito war cool. Ja, Pito war cool. Aber die war teilweise irgendwie zu wenig gezeigt worden. Keine Ahnung. Pito ist ein Kerl. Pito. Was auch immer. Was? Du meinst die Katzentuse, oder? Ja, das ist ein Trap. Ist ein Trap. Was? Okay, also, dann muss ich jetzt ein paar Bilder löschen. Deine Waifu. Waifu ist kurz Haare, ja. Okay, naja, und der Rest der Arcs sind halt einfach fun, weil einfach die Charaktere so fucking sympathisch sind und. Naja, ich fand hier, wie hieß der in der Stadt? War es alles so lange her, wo du das erste Mal hier die Phantom Brigade siehst? Wing, oder? Was meinst du jetzt? Meinst du den Trainer, der den Nen beigebracht hat am Anfang? Nee. In der Stadt, in der Auktionsstadt. Kurapika, meinst du die Ark? Von Kurapika? Ja, die Ark. Wie hieß denn die Stadt? York New City. Genau, York New City. Die Ark fand ich tatsächlich besser, die hat mir mehr gefallen. Ja, die hat weitaus besseres Pacing, muss ich schon sagen. Ja, das stimmt. Ja, und die hat halt auch einfach eine richtig geile Szene. wo du diese Mafia-Typen hattest, die ja so vom Sprecher so inszeniert wird, oh, das sind die krassesten überhaupt und so. Und ja, dann macht halt einer quasi drei mit einmal fertig und beißt dem Typen irgendwie den Kopf ab oder so. Das war schon heftig geil. Ja, also Hunter x Hunter ist auch ziemlich brutal teilweise. Ja, auch wenn das dann, stimmt. Also für die Lightheartedness, die es teilweise hat, hat es dann auch wieder doppelt so viel Brutalität irgendwie, wenn man dann, weil ich glaube, das kommt einem nur so vor, weil es halt so lighthearted ist teilweise, größtenteils. Mhm. Und dann, wenn es dann halt mal irgendwie shit gets real wird, dann ist es halt noch schockierender. Ja, ich glaube auch, dass die Optik einfach sehr dazu beiträgt, dass ja, es lighthearted also, wirkt, weil das ist ja schon ja, sehr fluffig alles inszeniert, sag ich mal, was die Charakterdesigns angeht und so. Ja, es ist jetzt nicht zu fluffig, aber es... Ja, bis ja, dann halt Leute anfangen zu sterben, ne? Ja. Sag mal, ja, vor wie vielen Wochen haben wir eigentlich den letzten Podcast gemacht? Drei, vier. Ich frag mich doch nicht solche so. Sachen. Kann sein. Dann können wir ja eigentlich tatsächlich mal richtig über die Airing-Anime gleich reden. Was? Nee, das oder wir können das gleich reden. Das machen wir ja separat. Also, nein, ich möchte keine Shitshows in meinem... Also, das ist eigentlich so ein Ding, das machen wir... Also was ist denn schlecht immer gemacht, also in den aktuellen Seasons, bitte? Alles bis auf Shova Gen Roku. Nein, also außer also Osomatsu-san und Shova. Shova ist jetzt auch nicht so durch. Ah, das ja, Beste war ja, dass einer neulich gepostet hat. Ja, es ist gut, aber... Im Vergleich zu den anderen Anime ist es weitaus... Ja. Es ist mit Sicherheit besser als Meguka Magica. Nein, das nicht. nein, nee, das definitiv nicht. Okay, weißt du, ich war übrigens noch nicht fertig. Lasst Maro mal weiter. Ja. Also wenn ihr ein Adventure-Anime haben wollt, einfach puren Fun, ohne viel Komplikationen, dann fangt Hunter x Hunter an, wenn ihr noch nicht Fullmetal Alchemist gesehen habt. Aber selbst Fullmetal Alchemist ist noch ein bisschen, sag ich mal, was die Themes angeht, ein bisschen... tiefer, sag ich mal, ja, in Anführungszeichen. Deswegen Hunter x Hunter halt noch ein einfacherer Watch ist, auch wenn es mehr Episoden sind. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man die ersten 10 Episoden gesehen hat und dann keinen Bock hat, einfach weiterzuschauen, weil das ist einfach... Ich weiß noch ganz genau, als ich Hunter x Hunter angefangen hatte und dir geschrieben habe, oh, ist das awesome und was weiß ich und das ja, ist doch nur ein Shonen. Was soll denn so gut daran sein? Kommt nicht nach 10 Folgen schon die erste Recap-Folge? Ich, keine Ahnung, Recaps habe ich über. Es, kommt, es gibt zum Glück nur zwei Recap-Folgen, ja, aber. Die habe ich übersprungen. Das hat auch, die erste Recap-Folge kommt nach 20 Folgen oder so, meine ich, und dann nochmal eine nach 60 oder so. Utena ja, macht das ähnlich. Mehr. Utena hat auch, ich glaube, alle rund 10 Episoden haben die ein Recap gemacht. Aber die Art, wie sie das Recap gemacht haben, war relativ cool. Von wegen, je nachdem, was halt, welche Arc gerade abging, haben sie das passend gemacht. Beispielsweise relativ gegen Ende gab es relativ viele. Ich mach's anders. Die erste Recap-Folge kam nach ungefähr 10 Stück und da ist der Schillerpräsident, der die ganzen Duellisten anscheinend zu dem Zeitpunkt anführt. Da kaut er das durch, einmal was alles passiert ist und liefert noch ein bisschen Exposition mit, was ich erzählt habe, den Betitelungen der Duelle beispielsweise. Und dann auch ein bisschen die Symbolik tatsächlich erklärt wird, im Gegensatz zu Shitshows wie Penguin Drum. Ich fand bei Phantom, Requiem for the Phantom waren die Recaps auch ganz in Ordnung, weil du da teilweise noch eine Szene hattest. Also Phantom war so schlecht, da konnten man nur lecken. Jedes Mal, wenn er irgendwas kritisieren will, fängt er an zu lecken. Ich glaube mittlerweile, das ist eigentlich geworden. Ich glaube, er wollte einfach nur positive Dinge sagen. Das ist so hackt mich. Nein, ja, ich glaube, das ist einfach Zensur. Vielleicht hätten wir das doch als Thema nehmen sollen. Ah, dieses Phantom, ja, was von Butcher geschrieben wird. Ja, da ja, habe ich genau, echt Schlechtes gehört drüber. Na, meine sterben also, alle. Ich finde es ganz in Ordnung, bis... ja gut, ich kann es ja spoilern. Das interessiert bis Butcher passiert. Oder? Nee, es gibt eine Szene, wo halt ein Charakter sterben muss, weil er voll von 10 Kugeln durchsiebt wird und dann überlebt er. Das ist halt. Nice. Ist er ist so, 50 Cent oder was? Ja, irgendwie. Es ist so eine richtig typisch behinderte Anime-Kacke. So, das ist. Ab da. Ja, das ist halt Butchers Markenzeichen, halt Anime-Kacke. Ja, oh, und das Beste ist natürlich, dass das auch wieder eine Schule vorkommen muss. Das ist das Allerbeste. Unbedingt noch ein Schulsetting mit reinbringen. Ja, natürlich. Wie soll ein Anime ohne Schule funktionieren? Ich glaube, ihr versteht die moderne Industrie einfach nicht. Ja, ich will sie auch nicht verstehen. Aber ich fand, bis zu dem Punkt fand ich ihn eigentlich ganz cool. Aber danach, naja. Bei Butcher fängt immer das so an. So, oh, das könnte interessant werden. Oh. Das Opening ist ziemlich geil. Also, und die Musik allgemein ist ziemlich geil. Naja. Ja, okay, kurz noch mal zu Hunter Hunter, schaut's. Danach habe ich einen Movie gesehen, der anscheinend, also The Last Mission über Hunter Hunter, was irgendwie zwischen den Arcs passiert, was eigentlich gar keinen Sinn gemacht hat. Weil es kurz vor der, eigentlich war es in der Chimera End Arc und dann rennen die einfach wieder zurück in da, wo der Turm ist, wo diese fucking Kämpfe und so stattfinden, um sich Kampf anzusehen. Okay. Ja, macht null Sinn. Die rennen einfach wieder zurück. War der Film wenigstens entertaining? Na, nicht mal. Also es war wirklich 0815 schon. Gut, dass ich den nicht geschaut habe. Ja, den musst du auch nicht schauen. Also und der andere Film ist ja einfach nur ein Recap sozusagen von dem diesem Mafia-Arc da. Mit Kurapika oder was auch immer. So. Den kann man wahrscheinlich dann nochmal schauen. Ja. Kannst du schauen, ja, aber es halt nur, gibt dir halt nicht viel Hat mehr. Hat er denn die geilen Kämpfe noch drin, wo... Ach gut, ich will nicht spoilern. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. I guess. Kurapika dann halt anfängt, ne? Ja. Gut, dann ist es den Watch wert. Ja, aber Last Mission ist fucking... Ich habe 5 von 10 gegeben, aber eigentlich sich ist es eigentlich 4 von 10 im Vergleich zur Serie noch. Ja, da und dann war wohl die Bias, weil du Fan bist. Ja, nee, warte, da habe ich ja meine Bias zurückgehalten. Weil an sich wäre es nur 4 von 10, wenn ich es zur Serie vergleiche. Also, ha. Ja, aber du hast 5 von 10 gegeben. Ja, ich weiß, ich habe 5 von 10 gegeben, weil es an sich einfach nur noch 15 war. Halt nicht viel falsch, aber auch nichts wirklich richtig gemacht. Okay. Und dann hatte ich an einem Tag noch Sega Pain geschaut, mit 26 Episoden. So ein kleiner Geheimtipp geworden ist, so in den letzten 1-2 Jahren. Keine Ahnung, hat das irgendjemand geschaut hier? Wahrscheinlich nicht. Gab's auf meiner Sega PTV. Pain. Sega Pain, das ist ein Mecha. Sci-Fi-Dings. Soll aber echt einer der besten sein. Und ich, nachdem ich es geschaut habe, muss ich da zustimmen. Auch wenn ich jetzt nicht extrem viele von denen gesehen habe. Ich sende einfach mal hier den fucking Link. Hast du, sie haben kein Recht, Channel-Textnachrichten zu senden. Ja, ich hab's offen. Du kannst es in die... Du musst direkt in den Anime-Podcast-Channel schicken. Ich schick's einfach in Skype. Genau. Oder so, ist einfacher. Ja, Sega Pain. Halt, wenn man aufs Cover sieht, denkt man sich so, boah, das sieht fucking generic aus. Aber, wie gesagt, don't judge a book by its cover. Das ist eine Schuluniform, die sie da trägt, oder? Ja, aber es hat nicht, das Schulsetting sagt eigentlich nicht wirklich was aus, weil Sega Pain baut ziemlich viel auf Twists auf und sagt dann halt, ich meine, das Geile daran ist, dass es halt ziemlich gut foreshadowt, diese Twists. Also du kannst diese Twists vorhersehen, wenn du aufgepasst hast, was eigentlich ziemlich gute Writing-Aspekt ist. Das Schlimme ist, ich kann halt nicht sagen, was für Twists das sind, ohne komplett die Story zu spoilern, aber ich sag mal, die sind ziemlich gut aufgebaut. Und das Schulsetting ist nur wirklich total, also es spielt eigentlich gar keine Rolle wirklich. Es hat nicht wirklich ein Schulsetting, es sind einfach nur Leute, die aussehen wie, also die Teenager sind, die manchmal in die Schule gehen, aber man sieht nichts wirklich vom Unterricht großenteils. Also der einzige wichtige Aspekt, was das hat, ist mit der Schule, ist, dass er halt gerne schwimmt und er hat einen Schwimmclub in der Schule. Und der findet halt keine Mitglieder dafür. Und damit fängt halt auch irgendwie... Ja, das war... Das ist bestimmt Aspekt, die Main Story. Nein. Mit Holz und gerade. Nein. In Wahrheit geht's um den Hauptprotagonisten, der die erste Folge geht so. Der möchte eigentlich Mädchen in Badeanzügen sehen. Ja, genau, das ist richtig Fanservice und so, Alter. Hast du bigbrüstigen Bumbos, hast du. Fanservice. Dann. Ja, das heißt, dass du auch meckerst mit Tits und so. Genau. Das sind die besten. Also ich erinnere mich an den einen aus Wetline, wo einfach die ihre Cuffs einfach in den Brüsten tatsächlich hatten. Ja, aber das ist auch Redline. Das darf alles. Ja, ich meine, Redline darf alles. Ist fucking geil, ja. Richtig. Ja, also die Folge fängt einfach ganz normal an, wie so ein generic Mecha halt. Ein Typ, der in die Schule geht, findet irgendwie was Merkwürdiges und dann passieren Dinge. Die Sachen aber, wie diese Dinge halt, die merkwürdig sind, passieren und warum sie passieren und diese Twists dahinter sind halt das Coole am Anime und die bringen dich halt dazu, nicht aufhören zu wollen, es zu schauen. Es sind aber keine cheap Twists, wie ich es halt gesagt habe. Die Story an sich ist ziemlich gut aufgebaut, vor allem was halt der gesamte Hintergrund dahinter ist, die wir da mit den Twists zu tun haben. Das Einzige, wo ich wirklich sagen kann, dass es irgendwie nicht so gut gemacht hat, war jetzt die Charaktere teilweise waren irgendwie Two-Note oder wenn sie Nebencharaktere waren, dann wirklich nur One-Note. Aber der Anime stützt sich auch mehr auf die Story als jetzt auf die Charaktere, was den einen oder anderen mehr gefallen könnte. Ja, und teilweise gab es dann noch so Themes wie Was ist ein Mensch und sowas. Das wurde angeschnitten, aber da es halt die Charaktere eher mehr waren, gab es nicht wirklich krasser interner Konflikt oder sowas. Also teilweise ein bisschen angespielt, aber dann, keine Ahnung, haben sie dann wieder fallen lassen. Das fand ich ein bisschen schade. Aber es hat wahrscheinlich damit zu tun gehabt, dass es nur 26 Episoden waren. Hätten die mehr gehabt, hätten die wahrscheinlich da noch irgendwie mehr Psychological Aspects da reingebracht. Aber so wie es ist, keine Ahnung, 8 von 10 würde ich auf jeden Fall empfehlen. Zumindest den besten Mecha, den ich bisher gesehen habe. Ich fand es sogar noch besser ein bisschen als Turning Gundam, aber wegen anderen Gründen. Also es hat ja nicht wirklich was mit Politik oder so zu tun. Also nachdem, was besser als Gurren Lagann? Gurren Lagann ist nicht wirklich. Das kann man nicht Mecha damit vergleichen. Nee, das ist Gurren Lagann ist ja schon eher als jetzt Mecha, wirklich. Also, ja, Mecha ist ja auch eigentlich eher ein Element und weniger ja, ein Genre. Das hier ist eigentlich Sci-Fi Action Romance eher als Mecha, weil die Mecha Kämpfe sind zwar nett anzusehen, aber sind halt komplett CG und naja. Sie spielen aber auch nicht wirklich großartige Rolle. Es ist halt eher das Setting. Ja, es ist halt einfach ein Element. Ja, es ist ein Element, ja. Die können auch Panzer haben oder sowas. Also spielen nicht wirklich große Rolle. Ja. Und wenn man halt ein bisschen Bock hat auf Mecha, das ein gutes Pacing hat, jetzt nicht so langsam wie Turner Gundam ist, dann würde ich eher Sega Pain empfehlen. Vor allem, wenn man Politik oder so sich nicht interessiert, dann ist Sega Pain auf jeden Fall die bessere Wahl. Ja, jo. Schaut Sega Pain, es kennt kein Schwein, aber wenn du genug grabst, dann werden die paar Elitisten das ans Herz legen, sag ich mal. So Leute wie Anime Day haben es auch letztens gesehen, da fand es auch ziemlich gut. Nur mal so. Ja. Nice. Ja, schaut. Hattest du noch was? Nee, das war's. Aber das waren auch, ich meine, insgesamt ziemlich viele Folgen, die ich hier zusammen. Ach, das war ja gar nichts, was du hier geschaut hast, ey. Ja, echt total mal, gar nichts. Also, nimm dir mal ein Beispiel an mir. Ja, ich habe ja nur 200, ja, fast 300 Folgen gesehen in der letzten Zeit. Also, ist ja unfassbar, wie viel Lebenszeit du da verschwendet hast. Ist ja wirklich traurig. Und du willst dich Anime-Fan nennen? Ja, ne? Sorry. Faggot. Wahre Anime-Fans schauen nur ein Anime in der Woche oder so. Faggot. Ich genieße dafür das, was ich schaue, ja. Ja, an einem Abend. An einem Abend. Ja. Monat. Ja, dann kann ich dir einsteigen. Ich fange mal mit Aria, die Animation an. Oh. Die unterhaltsamste Langeweile überhaupt. Ja, also, so würde ich das auch unterschreiben. Die es ist wirklich, Langeweile. Es passiert halt überhaupt nichts im Prinzip, aber es ist trotzdem irgendwie. Ey, aber die eine Folge ist mir im Kopf geblieben, wo die so irgendwie Zeit reißt und so, sieht, ja, wie der Mars besiedelt wird. Ja, aber trotzdem auch da passiert im Prinzip nichts. Ja, doch, Wasser so kommt. Also sie reißt, das ist das Einzige, die geht über eine Brücke und dann ist sie in der Vergangenheit so und sonst passiert halt echt nichts in dem Anime, so weder was die Charaktere angeht, noch was die Story angeht. Du kriegst halt, höchstens kriegst du ein bisschen Exposition, was die Welt so betrifft, von wegen Magie und solche Sachen. Also gerade mit dem Zeitreisen oder auch das mit der Katze da. Ja, das fand ich aber echt teilweise so cheesy irgendwie. Ja, ich fand's in Ordnung. Also das Ding ist halt, dass sie es nicht versucht haben zu erklären, weil von wegen, das ist irgendwie Zauberei oder so, sondern dass er einfach gesagt hat, ja, das ist halt so. Und dann, das ist halt der Mars. Ja, da kann ich halt eher mit leben, als wenn da jetzt irgendwie versucht wird, so eine billige Ausrede zu. Aber du hast nur die erste Staffel gesehen. Ja, ich werde mir die nächsten Staffeln auch irgendwann mal angucken. Es ist von der Atmosphäre, finde ich, sogar ziemlich vergleichbar mit halt so Mushishi und sowas. Na, aber ich finde Mushishi. Alles mit Mushishi, kann das sein? Mushishi ist halt etwas, das Standards gibt, aber. Das Ding ist, doch Gesprächsbedarf über die Serie. Ja, ich immer. Ich kann nur stundenlang darüber reden, wie großartig die ist. Aber auf jeden Fall ist es quasi Mushishi von der Atmosphäre hin, aber ohne. Irgendeine Inhalt. Komplett inhaltliche Ebene, so, das ist halt, ja. Also bei Mushishi hast du ja noch die ganzen Geschichten dazu und das fehlt halt bei Aria, du hast halt nur Atmosphäre, aber. Du hast Geschichten über cute Girls, die cute Gondeln haben und über Wasser düsen. Ah, die Gondeln, die waren richtig. Ja, yeah, Mann. Naja, also, alle sagen halt, dritte Staffel, beste Staffel, aber es ist halt, soll ich dafür wirklich zwei Staffeln schauen, um eine gute Staffel zu haben? Ja. Die eventuell mir gefällt. Ja. Natürlich. Ja, warum nicht? Nein. Das also, ich habe die zweite Staffel angefangen und die fängt halt genauso an, wie die erste Staffel die ganze Zeit war. Und deswegen habe ich es dann an Hold gemacht. Also ich finde es in Ordnung. Das kann man sich anschauen, wenn man halt einfach mal entspannen will. So. Das ist sag ich mal, sehr seichte Unterhaltung, die halt nichts, sag ich mal, falsch macht. So, das ist nicht so dieser typische Moe-Kram, wo du dir dann auch an den Kopf fest, wie dumm das oder ist oder so. Sondern ja, es ist kein Otaku-Bait, ja. Ja, es ist nicht, sag ich mal, offensive oder so, ja. in seiner Art. Deswegen kann man machen. Also, es ist aber die Chance schön. Ist hoch, dass man sich sehr langweilt. Vor allem, wenn man es binget. Ja. Und teilweise habe ich mir an den Kopf allerdings fassen müssen. Ich weiß nicht, es war so eine Sauna-Episode oder was weiß ich. Da waren die so, da. Ja. Da haben die so die ihre fucking Werte irgendwie loswerden müssen. Und die fand ich so fucking cheesy und viel zu, wie soll ich sagen, optimistisch, dass ich mir echt, ich muss mir echt den Kopf fassen. Ja, also es ist nichts für Zyniker und. Ja, Pessimisten würden da eher echt sich an den Kopf fassen müssen, wie diese Charaktere teilweise irgendwie die Welt sehen. So, oh, alles ist schön und Menschen sind gut. Oh, wo sind die Blümchen? Oh, das ist der Regenbogen. Da wünscht man sich Madoka Magica zurück, dass die einfach mal... Nein. Einfach mal alle sterben. Das war der Moment, wo die da auf dieser Insel waren, wo die diese Klippe runtergesprungen sind. Da habe ich mir überlegt, wie verdammt witzig das wäre, wenn die jetzt einfach irgendwie das Bein brechen würden oder so und dann. Ja, nee, das hast du bei der ersten Staffel überhaupt nicht. Aber alle sagen halt, oh, bei der dritten Staffel gibt es ein Character Development und das ist nicht mehr alles so rosig. Aber ich kann es mir kaum vorstellen. Auf jeden Fall kann man machen, muss man nicht. Ja. Dann der beste Anime, den ich die letzten Tage gesehen habe, Inferno Cop. Yay. Ja, Inferno Cop ist klasse. Masterpiece. Und vor allem, weil wir das letzte Mal die Diskussion haben, ob One Punch Man eine Parodie ist oder nicht, was sie nicht ist, Inferno Cop, das ist eine Parodie. Das ist eine Parodie. Genauso eine wie ist One Punch Man. Nein, One Punch Man ist keine Parodie. Was hat Inferno Cop parodiert, was One Punch Man nicht parodiert hätte? Also, ich will eine Erklärung hören, nicht das Theme, nicht das Genre. Ich will die Erklärung dazu haben, dass du es nicht auf One Punch Man auslegen könntest, dass es eine Parodie wäre. Warum interessieren wir uns überhaupt für One Punch Man oder und was es ist und was es nicht ist? An sich One Punch Man ist halt keine Parodie, weil er nicht recht hat. Ganz einfach. Nein, One Punch Man bringt das, was es angeblich parodiert, einfach nicht auf eine absurde Ebene. Es ist einfach bloß konsequenter. Natürlich tut's das. Nein, wo denn? Es ist einfach nur ein Ja, und? Hast du mal irgendein Superhelden-Movie gesehen? Ja, klar. Und dann willst du mir sagen, dass One Punch Man das nicht auf eine komplett überzogene Ebene führt? Nein, das ist nicht komplett überzogen. Das ist im Prinzip Superman bloß halt in Anime-Form. Als ob nein, Superman irgendwie. Nein, genau das ist es nicht. Hast du mal einen Superman-Film gesehen? Ich gucke mir keine Serie. Ja, merkst du was? Das ist die einzige Schwäche, die Superman hat, ist dieses scheiß Kryptonit, sonst kann der alles. Der kann in die Zeit, zurückreisen, indem er sich gegen die Erdumdrehung fliegt. Ne? Also. Ja, wie gesagt, kann er seine Gegner. Schau dir mal einen fucking Superman-Kampf an, dann sprechen wir weiter. Ja, trotzdem ist es One Punch Man halt keine Parodie, weil es einfach. Wie ist Standard das sagen, wenn du ist das konsequenter. Gar nicht gesehen und, hast. Ja, ich habe genug andere Superheldenfilme gesehen von Avengers und so einem ganzen Schwachsinn. Batman? Avengers, Batman, alle Teile. Ja, merkst du was? Wie laufen da die Kämpfe im Vergleich zu One Punch Man aus? Ja, das ist doch nicht der Punkt. Natürlich ist es absurd. Natürlich ist es absurd, wenn du sagst, von wegen, sagen wir mal, keine dritte oder vierte Folge, wo er in dieser komischen Pseudo-Fabrik ist, wo sie halt die komischen Viecher da entwickeln, halt Werkzeug, was er schlagen kann. Und natürlich ist das eine riesige Parodie, wenn sie dann sagen, von wegen, ja, er zerreißt da erstmal den gesamten Turm in einem Schlag, der wahnsinnige Wissenschaftler, wo sie ab da allein schon den Trope komplett überziehen, den es da gibt. Weil das ist ja auch ein Theme, was öfter mal, nicht immer nur in Superhelden-Dingern vorkommt, aber dass du irgendeinen Wissenschaftler hast, der die Grenzen des Menschlichen übersteigen will und dann halt sowas bastelt, wie es in One Punch Man ist. Und dass er den Typen dann halt in, was eigentlich in solchen Filmen eigentlich genau das ist, was eigentlich, einen Endboss hast du nicht gesehen, darstellt, dann einfach in einer komplett überzogenen Art und Weise beendet, von wegen, dass er halt sagt, oh ja, ich muss einkaufen gehen. Das ist eine Parodie, es ist keine gute Parodie, aber es ist eine Parodie, weil es diese ganzen Chirps, die ganzen Themes hast du nicht nimmt, dann mit eigentlich der Punch und dem ganzen Witz der Serie, dass er eben ihn mit einem Punch besiegen kann, bis auf den Endboss. Was ist dann keine Parodie? Ich raff nicht, was dann keine Parodie sein soll. Die Hintergrundgeschichte von dem verrückten Wissenschaftler ist doch genauso generisch wie das, was er parodiert. Also ist es doch! Natürlich ist es einfach nur eine Kopie, und statt jetzt einfach weiter zu... Haut er dem Wissenschaftler aufs Maul oder seiner Kreation? Das hat doch damit nichts zu tun. Er natürlich baut, die, Gleit, er baut die ganz normale Situation von wegen verrückter Wissenschaftler auf, genauso wie jeder andere Superheldenfilm, und ist bloß dann konsequenter, dass er sagt, dass ein Superheld halt einfach so fucking stark ist, dass er dann nicht 2 Stunden kämpfen muss. Das ist nicht parodistisch. Der Unterschied ist zum Beispiel bei Inferno Cop, dass da ein scheiß Rennen gemacht wird, wo der dann irgendwie, ja, da muss er Hellfire Boy opfern, wo dann diese komische Rede von wegen, oh mein Gott, ich habe gelernt, was weiß ich, wo er dann mittendrin halt er verreckt und dann halt trotzdem verliert und oh nein, ich habe verloren, wie traurig, ich kriege keine 100 Millionen Yen. Ah, und doch, was hier kriegst du deine 100 Millionen Yen. Und was parodiert das? Das ist doch einfach nur ein eigener geschriebener Gag. Was parodiert das? Ich glaube, Lassik hat das einzige Problem hier ist, dass One Punch Man einfach nur einen Witz hat und Inferno Cop hat mehrere Witze. Ja. Und das ist so das Problem hier. Und ich glaube, ich habe das Problem gelöst und jetzt können wir weitermachen. Yeah, Inferno Cop ist besser als One Punch Man, auf jeden Fall. Ja, das kann sein, aber ich meine, die Diskussion, die ihr hattet, war ein bisschen retarded. So ja, stimmt. Das stimmt. Das ist jede Diskussion, die wir in so einem Podcast haben, ich meine. Jede also, Diskussion, bei der du mitmachst, Arsen. Ja, das sowieso. Ich bin ja auch bei jedem Podcast dabei. Ja. Neuerdings. Was ist Strip Podcast Retarded Edition? Nächster Anime, den ich gesehen habe, war JoJo Stardust Crusaders, die erste Staffel quasi. Oh, okay. Aber oh, die ist auch noch ganz nice, I guess. Manchmal hat es auch wirklich merkwürdige Episoden. Es war halt episodic und das hat halt extrem viel von der Epicness der vorherigen Staffeln rausgenommen, weil ja, das, was du halt vorher hattest, war halt einfach um einiges geiler, wenn du dann ja, eher ein 4 Episoden dann aufgebaut hast, so, und das ist dann die ganze Zeit konsequent weiterging mit von wegen, ah, du hast gewonnen, nein, doch, hast du nicht, und das ist jetzt halt, das halt bloß konzentriert auf eine Episode, und es ist halt auch, sag ich mal, sehr beschränkt in, sag ich mal, mit dem Spiel, mit der neuen Kraft, mit diesem Stand, es ist halt im Prinzip, ah, ich bin stärker, nein, bist du nicht, fertig. Na, halt so also teilweise die Episode, ich meine, die Gegner haben ja echt extrem selten wirklich einfach nur gekämpft gegen die, sondern die haben meistens irgendwie das aus dem Hinterhalt machen wollen, damit sie jetzt nicht wirklich gegen die kämpfen müssen, weil die genau wissen, dass sie dann verlieren. Das war ja die Sache. Ja, aber selbst dann war der Kampf bestand halt nur daraus, dass mein Stand ist doch stärker. Und das war halt nicht so wie in der Staffel davor, dass dann halt mit der Kraft einfach gespielt worden ist, von wegen dieser eine Kampf in dieser, wo sie mit diesen Pillarman. Nein, ich mein, wo die in diesen Wegen sind, in den welchem Arc meinst du jetzt? In dem zweiten, wo die gegen die Götter, gegen diese drei die Typen Pillarman kämpfen. Ja. Und wo die da in diesem Wagenrennen sind. Ja, genau. Da wird ja extrem viel damit gespielt, wie du diese Kraft einsetzen kannst. Ja, aber und ich das glaub, wird halt bei Stardust Crusaders überhaupt nicht gemacht. Es kommt noch in der zweiten Staffel auch, aber ja, aber das ändert ja nichts daran, dass die erste Staffel das halt nicht macht. Der Hauptunterhaltungswert bei Stardust Crusaders war vor allem halt einfach die Garnes, wenn dann die tatsächlich den Typen dann gefunden haben, der sich die ganze Zeit aus dem Hinterhalt dann angreift da, und halt irgendwie das Bizarre Adventure. Es ist ja JoJo's Bizarre Adventure und das war halt ja, ich fand's ja auch am bizarrsten in Stardust Crusaders also, bisher vom Anime her. Also es ist hier nicht so, dass ich das langweilig fand. Hat mich durchaus unterhalten. Ich habe mich jetzt auch nicht, also ich sag mal so, es ist immer ein gutes Zeichen, wenn du dich nicht immer fragst, okay, welche Episode ist das gerade, sondern dass du das halt einfach so hintereinander wegguckst. Aber es war halt nur episodisch, ein bisschen Kämpfen, ein bisschen Humor. Aber ja, war dieser Pokerkampf schon Geilnis. Da? Hm? Ich glaube, deswegen mache ich auch die zweite Staffel am liebsten, weil das sind halt echt die episodischen Gegner, die sie da noch haben, gehen dann mehrere Episoden. Und die sind weitaus komplexer dann auch, wie das Ganze halt sich abspielt. Ich glaube, in der zweiten Staffel ist dann nämlich zum Beispiel einer, der halt gegen die Karten spielt, was eventuell du dann nicht magst, keine Ahnung, wie, obwohl der erste Arc von KG mochtest du ja. Also. Wir können dann gleich drüber reden. Noch was ich sehr enttäuschend fand, ey, der Stand von JoJo ist ja so lame. Ja, also, der wird noch besser. Der ist super schnell und super stark. Das ist ja so toll. Das ist, das finde ich so billig. Also, aber das ist am männlichsten. Ja, aber das ist halt so langweilig. Das ist halt so langweilig. Aber jedes Mal, wenn er rauskommt, habe ich mir immer gedacht, so, oh, fuck yeah. Deswegen mag ich auch. Der wird aber auch am wenigsten benutzt, also. Zumindest Behrend. Glück, weil er halt auch nur ein was kann. Und das ist irgendwie. Deswegen mag ich auch Killua deutlich mehr bei Hunter x Hunter als Go. Ich würd echt nicht Hunter x Hunter mit JoJo vergleichen. Ja, ich meine nur, aber da hast du dasselbe Problem. Ah, der eine ist ja nur voll stark. Und das ist halt einfach langweilig. Deswegen. Killua hat geilen Blitz und Shit. Ja, der kann halt einfach. Da hast du einfach eine Kraft, mit der du arbeiten kannst, mit der du verschiedene Sachen, Taktiken ausprobieren kannst. Und das hast du halt. Bei JoJo nicht so wirklich. Ah. Aber, ja. Ich war ein bisschen männlich. Ja. Wer die ersten Staffeln gemocht hat, wird die wahrscheinlich auch mögen. Also. Ich hatte es aber auch nicht gebinged. Also ich hatte es geschaut, als es geehrt hatte. Deswegen hatte ich dann dementsprechend immer nur eine Episode jede Woche schauen können. Und wenn dann diese eine Episode dann kam, weißt du, zwischen diesen ganzen Bergen an schlechten Airing-Anime, Da war dann JoJo echt wie so eine Art Jesus, der mir vor den süßen allem, Wein jetzt Freitagabend rauskam. Ja, Freitagabend. Immer dein Bier erstmal hattest. Bier aufmachen. JoJo, Männlichkeit. Und dann ins Bett. Ja. Ah, das war super. Wie ein Wasser-Wikinger. Ja, Mann. Ja. Und das hat mir auch in der Welt von JoJo keinen Sinn ergeben. Warum haben die nicht von Anfang an einen Privatflieger genommen? Hä, die sind doch geflogen. Aber ja, aber ein Privatflieger. Warum haben die nicht einfach sich einen Privatflieger... Ich meine, die hatten genug Geld, um sich ein U-Boot zu kaufen. Warum haben sie sich einfach einen Privatflieger genommen? So, weil sonst der Anime zu kurz gewesen wäre. Ja, aber das ist so dumm. Sorry, aber... Ja, JoJo ist aber auch teilweise einfach dumm. Und das ist halt ich meine, was ist das Geld, die da verblassen, weißt du, für irgendwelche Gefährte, die ja, aber, ein, zwei Folgen Speedwagon hat the money. Speedwagon hat the money. Excuse also, damit. Das fand ich bescheuert, dass die nicht einfach einen Privatflieger genommen haben, aber... Naja. Ja, aber da wäre höchstwahrscheinlich irgendwas anderes passiert, wo die dann abstürzen würden. Also, ich glaube, es kommt auf selbe hinaus. Ja, ich fand's. Also, das war irgendwie komisch. Ach, und es ist bestimmt wieder. Das darfst du ja nicht irgendwelchen Feministinnen zeigen oder anderen politisch korrekten Menschen. Das ist ja durch Sexismus und. Also weil die gesamte Story dreht sich um Plot Device Nummer 1, nämlich die Mutter von dem einen. Oder wie, nee, oder nicht wie nur das, die ganzen Frauen sind halt ziemlich... Useless. Genau. Außer, aber in der zweiten Staffel kommt da noch eine, die tatsächlich dann der Bösewicht ist, sozusagen. Ja, in der zweiten. Ach, und genau, die Zensur, das war ja... Also ich meine, es ging größtenteils, weil du hattest eigentlich nur... Also hattest das zensiert wird, dass er als Minderjähriger raucht, was halt lächerlich ist, aber... Okay. Ich glaube, ja. Der sieht erwachsen genug aus. Ja, okay. Dann hattest du halt noch eine Szene im Flugzeug und das mit dem Hai, wo es zensiert war. Und sonst hattest du recht wenig, das ging noch. Aber dann war halt die letzte Szene noch was mit Dio. Und irgendwie wurde dann Typ so zerteilt, dass dann halt quasi fast der ganze Bildschirm schwarz war. Und das war irgendwie... Ja. Genau, also die Blu-ray-Version haben wahrscheinlich da keine Zensur. Denke ich mal. Zensur und ist halt ein bisschen... Wenn man die richtigen Quellen hat, könnte man das vermeiden. Ja. Könnte man. Quellen. Ich wollte aber ausnahmsweise mal auf einen legalen Stream zugreifen. Sorry. Wow, und einer der einzigen guten legalen Streams von JoJo sind auf Crunchyroll. Beziehungsweise das ist auch deren einziger guter Anime, den sie anbieten, neben Mushishi. Der Rest ist und, nur Airing-Shit. Great Teacher Osaka ist, glaube ich, auch noch drauf. Ja, okay, dann noch das. Gut sein. Great Teacher Osaka? Great Teacher Blond. Keine Ahnung, wie das heißt. Ja, meine ich nicht gut. Es ist okay. Genauso wie Herr Ghibli den einen Film gemacht hat, ne? Genau. Ja. Fuck Crunchyroll. Ja, die gehen schon klar. Und die Stream Fairy Tale, also hatet die nicht. Ich weiß ja nicht, was da noch so toll sein soll, weil bei Berserk haben sie nicht. Also kriegen sie meinen 5 Euro im Monat schon mal nicht. Du kannst ja ein Probeabo machen und dann hast du quasi alles gesehen. Alles Gute, was du sehen musst. Ja, da habe ich aber schon alles gesehen, weil alles Gute, was die haben, habe ich schon gesehen auf anderen Seiten. Also. Ey, die haben Ruby und Gintama. Oh, nice. Gintama, Megaknogger, machst dir gleich mal ein Abo. Ach, also bei Gintama gab es ein Arc, was mehr oder weniger eine Parodie von JoJo war. Also das könnte euch gefallen, weiß nicht. Außerdem Parasite haben die Yamishi bei. Hat Gintama? Ach, weiß muss nicht. Ja nur die Arcs sehen. 300 oder so. Dafür schaue ich dann eine Parodie. Ja, du kannst auch nur in einen Ausschnitt auf YouTube gucken oder so. Aber ja, und Don und Biyomi hat Crunchyroll auch. Also jetzt geht das schon mal nicht so. Dann erstelle ich dann Gintama auf beendet. Vier Sachen, die ich mag, sind auf dieser Seite. Awesome. Ja, gleich mal abonnieren. Und Inferno Cop, sorry. Also jetzt kannst du nicht mehr. Oh, jetzt musst du abonnieren. Kann man Inferno Cop jetzt auch auf YouTube, schauen. Oder? Legal? Ich meine, die haben das selbst hochgeladen oder so. Ja, also ich glaube, dass man Inferno Cop auch auf YouTube finden kann, wenn nur eine halbe Stunde. Ja, ich glaube auch, weil die haben ja diesen einen Gag mit der Werbung vor dem Anime. Also würde das durchaus Sinn ergeben, wenn die das machen würden. Noch was und jetzt gesehen. kommen wir zum Highlight des Podcasts. Warum ist Kaiji absoluter Shit? Und groß auf Twitter geteasert. Also Kaiji. Gott. Oh Gott, Kaiji. Nein. Also beide Staffeln, die ersten 10 Folgen sind okay, die kann man gucken, aber danach wird es jeweils so unfassbar scheiße. Also ich kann es verstehen, weil das bei der zweiten Staffel sagst, das ist viel zu lang die Arc gewesen, weil da würde ich dir zustimmen. Aber das ist auch das größte Problem einfach, dass es zu lang war. Die haben einfach das zu lang gezogen, um dann auf irgendeinen Episoden-Count zu kommen. Ja, aber das hatte die erste Staffel nicht. Das ist es einfach. Doch, du guckst doch, dem nein. Typen zu. Du guckst, also in der zweiten Staffel guckst du original einem Typen zu, der vor einer Pachinko-Maschine sitzt. Mehr nicht. Und ja, das machst du 10 Folgen lang. Bleiben wir bei der ersten Staffel, okay? Also ich würde auch die erste Staffel, empfehlen. Am Ende scheiße. Es war richtig scheiße, das Ende. Ich meine, allein der Gag von wegen, ja, du darfst das Gerät an deinem Ohr nicht abmachen. Okay, dann schneide ich mir das gesamte Ohr ab. Geil. Das darf man dann wieder, oder was? Das ist so behindert. Ja, wieso sollte das verboten sein? Das ist ja, es gab ja keine Regel, die dagegen ist. Ja, aber das ist doch so behindert. Von wegen, ja, wir kriegen das mit, wenn du das Gerät entfernst. Ja, aber so abschneiden kriegen sie nicht mit, oder was? Ja, aber das ist, weil es am Ohr befestigt ist. Wo ist da ein Problem gerade? Ich meine, wenn du wirklich Probleme mit dem Anime hast, dann sag, oh, die Charaktere waren mir zu plump oder die Story war mir nicht komplett. Ja, das kommt ja noch dazu. Aber das ist einfach dumm. Sorry. Wozu merken die das? Was merken die denn das dann? Sind immer die kleinen Dinge, die dich am meisten aufregen. Das ist total bescheuert. Weil Berserk ja, so, der eine Typ hätte sterben sollen, bla bla bla. Ja, sowieso. Wow, so wichtiger Charakter. Okay, dann kommen wir mal zum einen der größten Probleme des Anime. Dieser scheiß Erzähler. Der ist ja so unfassbar nervig. Der Erzähler ist das Beste. Alter, so, und jetzt macht er seinen zweiten Zug. No shit, das ist ja nicht das, was ich gerade sehe. Also, das ist so behindert. Ja, das ist ja wirklich alles erzählt, was du auch siehst. Wirklich alles. Ja, aber das ist... Also Erzähler sind immer ein Problem bei Anime. Und selbst bei Legend of the Galactic Heroes kriegst du vom Erzähler teilweise Sachen gespoilert. Es ist einfach nur nervtötend, dass sie die ganze Zeit dir irgendwelchen Schwachsinn ans Ohr labert. Also ja, hast recht, ja, erzähle allgemein. Also ich sag mal ganz kurz, warum ich den Anime mag, und dann kannst du sagen, ob du mir disagreest. Der Hauptcharakter finde ich sympathisch, ist halt ziemlich emotionales getrieben, was ich nicht bin, und ist halt etwas erfrischend, dass jemand wirklich so krass auf seine Freundschaft beruht, selbst wenn er die Leute kaum kennt. Ist halt ein bisschen naiv, der Typ. Gleichzeitig macht es aber auch seinen Charakter aus. Und, ein bisschen. Er ist extrem naiv. Aber das macht ihn halt irgendwie auch sympathisch, weil, keine Ahnung, Leute, die tatsächlich am Verzweifeln sind, können sich dann auf den verlassen, teilweise irgendwie ein bisschen in den Situationen, in denen sie sich dann befinden. Aber am Ende ist er halt immer noch ein Vollidiot, und das weiß man auch einfach. Und der Anime ist halt dazu auch true, weil am Ende ja Dinge passieren, wo man sagen würde, er ist ein Vollidiot. Und er ist auch ein Vollidiot. Ich meine, sonst würde er erst gar nicht diese ganzen Spiele mitmachen. Sonst würde er einfach arbeiten, bis er seine Schulden abbezahlt hat. Ja, und deswegen finde ich ihn zum Beispiel unsympathisch. Hey, aber sonst macht man doch keine Glücksspiele. Leute, die ins Casino gehen und denken, die werden reich, sind Vollidioten. Und darum geht's, ein Vollidiot, der auf Glücksspiele beruht. Klar, ja, toll. Das kann man kann mir da keinen anderen vorstellen. Der Punkt, wo es für mich wirklich dann vorbei war mit ihm, war, wo er dann halt unbedingt noch gegen den Obmann da hier spielen musste. Ja, wurde so geistig. Ja, war er geistig und... Ja, aber das ist der Punkt, wo ich mir denke, nee, du bist jetzt einfach zu dumm und meinetwegen kannst du jetzt auch verrecken, weil so... Das ja, aber doch, im Herzen ist er halt einfach ein Gambler, und deswegen konnte er das halt nicht, konnte er nicht Nein sagen. Ja. Also wenn Leute ein Problem mit Gambling haben, dann merkt man es, und die sagen, ich muss jetzt... Und ich glaube, das fand ich halt dumm. So. Und da kann ich dann auch nur sagen, nee, dann kann der auch meinetwegen sterben, der Charakter. Und sympathisch, okay, wie gesagt, in der ersten Staffel ging es noch, und im ersten Arc fand ich ihn auch noch durchaus erträglich. Und in der zweiten Staffel, im ersten Arc fand ich ihn auch noch okay. Aber der ist halt einfach, nee, dumm. Wirklich okay. Dumm. Ja, aber dumm ist nicht unbedingt schlechter. Ich möchte nicht dumme Menschen sehen, wie sie dumme Sachen machen. Also du willst nur hier den Lusch oder was haben. Und die Grundlage des kritischen Denkens müssen erfüllt dann, sein, also bitte. Genau. Und genau, wenn ich mir denke, nee, das ist mir zu dumm, dann ist das für mich gelaufen. Und das hab ich dir ernst gemeint. Also du verlierst komplett Blick über das Gesamtbild, wenn dich ein paar kleine Aspekte dazu verleiten. Dann was ist, das ist halt kein kleiner Aspekt, wenn der Hauptcharakter so dumm ist. Ja, das ist aber Teil seines Charakters. Ich weiß ja nicht. Ja, toll. Er hat nicht so getan, als wäre er schlau irgendwie. Es gibt nicht immer nur kluge Menschen. Das ist das. Ja. Ich meine, nicht jeder kann, wie ich. Und nicht jeder Anime muss über kluge Menschen gehen. Ja, nicht jeder kann. Das kann ich mal kaufen. Ist auch nicht. Ist ja nicht. Es gibt einen Punkt, wo das dumm ist, und es gibt einen Punkt, wo es einfach zu dumm ist. Und mir ist es einfach dumm, wenn er 20 Millionen hat und dann sagt, nein, ich will jetzt unbedingt noch gegen den Typen spielen. Das ist mir dann zu dumm. Ja, aber das ist ein Aspekt der gesamten Story. Das ist ein Aspekt. Ja, schön. Ja, natürlich ist es ein Aspekt. Ein Aspekt, aber das macht halt trotzdem Episode. Sehr dumm, weil es immer noch ich glaube, 4 Episoden sind das dann noch. In bevor in 10 Jahren ist Lasse Glücksspieler und ist in derselben Lager. Das wär's. Ja, wenn das klappt. Wenn das so trifft, musst du deine Kaiji-Wertung ändern. Oh. Ja, ich benutze ja keine Wertung. Ich kann auch gerne zum nächsten Punkt kommen. Was sind denn mit den Nebencharakteren? Die sind ja alle One-Note. Und am allerschlimmsten ist ja dieses unfassbar schlechte Inszenieren dieses Obmann-Typen, so, oh, wie böse der ist, lächerlich. Ey, das ist ein bisschen lächerlich. Also, das war ja so übertrieben lächerlich, dass er schon. Der lässt sich da Wein einlaufen in irgendwie so einer Schüssel und badet da mit seinen Füßen drin und dann müssen seine Mitarbeiter das trinken. Oh, ist der böse. jetzt habe ich aber Angst vor ihm. Keine Ahnung, ich finde das lustig. Das ist so dumm. Einfach nur so dumm. Aber ist genauso der Appeal auch mit Jojo, dass einfach Dinge manchmal dämlich sind, aber das finde ich dann lustig. Ich glaube nicht, dass der Writer das geschrieben hat und hat gesagt, boah, die werden das hundertprozentig ernst nehmen. Ich glaube nicht, dass Kaiji eine Story ist, die man mit fucking Legend of the Galactic Heroes vergleichen sollte und sagen, also die politischen Themen in Kaiji, die waren jetzt nicht so komplex. Ja, aber dann macht's halt Kaiji falsch und Jojo richtig. Das ist der Unterschied. Ah ja. Und vor allem macht's. Ich finde, Jojo und Kaiji machen auf dieselbe Art und Weise Spaß. Und zwar, dass sie einfach bescheuert sind und die wissen, dass es bescheuert ist und die ziehen es halt irgendwie ins Lächerliche. Nee, der Unterschied ist einfach, dass du in Jojo deine Bescheuertheit einfach in dem richtigen Maß hast und das nicht, weiß ich, ey, diese Folgen, wo die da auf dieser Brücke sind und dann eine Minute lang nur rumgeschrien wird, Ota, guck mich an, Ota, schau zu mir, Ota, nein! Das war eine Minute lang ging der Scheiß. So, also ich habe Anime, das finde ich nicht unterhaltend. Also das finde ich weitaus unterhaltender, als 11 Minuten Infodump zu werden. Und das habe ich weitaus öfter in Anime. Ja, nur weil es was anderes scheiße ist, ist das nicht besser. Also das ist ja trotzdem scheiße. Ich fand's tense, keine Ahnung. Aber das ist wohl eher subjektiv. Überhaupt nicht. Ich fand's halt überhaupt nicht tense. So. Und ich weiß auch nicht, warum der... Ich weiß ja nicht, wie du würdest wahrscheinlich moonwalken über den Steg. Hä? Darum geht's doch nicht. Es geht darum, dass wenn das man sich inszeniert selbst wird, dass sie sich die ganze Zeit anbrüllen. Das ist ja, ich weiß ja nicht, wie cool Charaktere, wie sollen wir sonst inszenieren? Sollen die einfach, sollen die einfach in 2 Minuten das Spiel zu Ende haben, indem sie einfach alle Selbstmord begehen? Man soll den Teil einfach weglassen, weil der scheiße war. Der war okay. Nein, der war langweilig. Es geht um Gambling und sie laufen über einen Steg. Da ist auch keine Spannung, der einzige psychological Aspekt ist, dass sie Angst haben oder keine Angst. Genau, das ist der Punkt. Es ist nirgendwo psychological. Also der einzige Arc, wo es wirklich psychological war, war der erste Arc der ersten Staffel. Sonst war da halt eigentlich nirgendwo wirklich, na gut, dieses E-Card war ein bisschen psychological, aber sonst war es halt echt. Das war eigentlich alles psychological, nur das eine war eben komplexer, das andere war weniger komplex. Ja, psychological gegen eine Pachinko-Maschine. Ey, du kommst immer mit der fucking zweiten Staffel. Wow, gute Ausrede. Ja, das ist, Alter, ich habe halt beide Staffeln gesehen. Und wenn in die zweite Staffel 16 Folgen sich um diese scheiß Pachinko-Maschine dreht. Und ja, ich habe nie gesagt, wovon 10 Folgen Kaiji nur davor sitzt. Und du nur ihm zugucken kannst, wie Dinge passieren, die er im Voraus geplant hat, dann ist das fucking langweilig. Naja, aber die Pachinko-Maschine war spannender als die Brücke. Ja, aber das ist kein Maßstab. Oh je. Also du sagst, keiner soll sich das anschauen, ist auf jeden Fall nicht empfehlenswert. Die ersten 10 Folgen jeder Staffel kann man sich angucken. One-Outs hat sich sogar nur inspirieren lassen von Kaiji. Also ja, ich weiß, aber One-Outs ist ja spannender, weil es um Baseball geht und Baseball spannender ist, als über eine Brücke zu laufen. Das ist fucking subjective, weil ich fand Sport schon immer langweilig. Ja. Aber in One-Outs ist wirklich gut. Ist ja, du magst Kaiji. Auch Sport-Anime insgesamt. Also da ist ja, aber One-Outs ist kein richtiger Sport-Anime. Also... Da geht es ja um die psychological Aspekte, die alle so scheiße sein sollen, wenn sie übertrieben sind, wie Lassig es schon uns gesagt hat. Ja, wenn sie übertrieben sind in Szenen, wo es einfach kein psychological Element ist. Also es ist halt kein psychological Element vorhanden. Wenn du machst ja nicht mal über eine Remnay, fuck off. Jetzt, da habe ich mein Gegenargument gegeben. Ja, und du machst K-On, also halt die Fresse, ja. Wann habe ich das gesagt? Wir wissen es. Ja, K-On kann man ja aus dem Tief mögen, das ist ja kein Thema. Ich sage ja nicht, ey, K-Ons, ich sag ja auch nicht, dass Hyper-Renmei scheiße ist, also. Ich sag nur, dass ich persönlich mit Hyper-Renmei nichts anfangen konnte. Also. Ja, aber das die Writing-Quality ist dennoch da. Deswegen. Ja, das habe ich nie bestritten. Das habe ich nie bestritten. Ich habe nur gesagt, ich persönlich mag es nicht. Subjektive Dinge bestreiten ist aber irgendwie lame und macht keinen Sinn wirklich. Ja. Deswegen. Du hast doch angefangen, mich zu wissen, dass ich Hyper-Renmei nicht mag. Ja, weil Hyper-Renmei ja objektiv gut ist, während. Du magst. Ich habe doch nie was anderes behauptet, du Opfer, ey. Ja, du bist halt so eine fucking Special Snowflake teilweise mit deinen fucking. Ich mag das und das nicht. Das ist halt. Nee. Ja, Kaiji ist ja auch halt scheiße. So. Okay. Die ersten 10 Folgen jeder Staffel kann man sich angucken und der Rest ist halt scheiße. So. Also als Fazit können wir für diesen Podcast ziehen: Kaiji ist scheiße, Madoka Magica ist gut und wir haben andere Taste. Alles klar. Nein, ja. Kaiji ist scheiße, Madoka Magica ist Faust. Ja. Total. Also ist Faust scheiße. Genau. Ja, also bleiben wir dabei, dass ich recht habe und du Unrecht. Nein, total. Nein. Ich glaube, die anderen müssten es erstmal schauen. Ich glaube, Megaknoll hat es geschaut, aber der macht nie seine fucking Fresse auf. Ja, ich habe es geschaut. Ich wollte sogar eine Review dazu machen, aber dann hatte ich irgendwann keinen Bock mehr. Kaiji hat auch keine Substanz irgendwie. Das Einzige war, dass es in jedem Arc 20.000 Plotholes gab, aber die habe ich auch alle wieder vergessen. Von daher. Keine Ahnung, ich fand es unterhaltend, so wie halt Jojo auf dumme Art und Weise. Und es sagt nie, dass es extrem fucking deep wäre oder so. Also finde ich es auch dementsprechend, sollte man es jetzt nicht so sehen. Weil ich glaube, du hast da was ich erwartet. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was du erwartet hast. Das ist die Sache. Ich habe zumindest nicht erwartet, vielleicht dass ich die ganze Zeit Marika. Ich habe nicht erwartet, dass ich die ganze Zeit schreiende Leute zuhören muss. So, und wie vor allem, Madoka Magica ist einfach. Hey, aber ey, wenn du dich selbst also in ganz ehrlich, Situation man hätte versetzt, den, wie man würdest hätte du reagieren? Ganzen, das ist die Sache. Das geht doch nicht darum, wie ich reagieren würde, sondern es geht darum, dass die Reaktion eine Minute lang ausformuliert wird, was ich nicht brauche. Schau mal, Neon, ist das Evangelion geschaut? Ja, aber sowas zum Beispiel hat Mao und Jojo, wo dann eine Situation von nochmal, weißt du, die passieren. Nee, Jojo ist viel kürzer. Erste Arc, die erste Arc, wo die ja, die erste Arc ist ja auch nicht so doll. Oder Speedwagon dann nochmal die ganze Scheiße erklärt, die gerade passiert ist. Ja, das ist aber lustig. Ja, das ist lustig. Und das fand ich bei Kaiji ehrlich gesagt auch. Ja, aber bei Kaiji ist es nicht lustig, sondern nervig. Weil es in jedem Arc ist. So, und nee. Und dann, das Geist kommt ja noch, dann sind ja die ganze Zeit diese Vorträge von wegen, ja, ihr müsst jetzt euer Leben riskieren, so wo die über die Brücke laufen, so von wegen, wie das alle Menschen machen, wenn sie 20 Millionen Yen haben wollen, weil sie in der Schule lernen und weil sie fürs Studium lernen und vor ihrem Chef buckeln. Das ist genau das Gleiche, wie als würdest du jetzt über die Brücke laufen und dein Leben riskieren. Das ist genau dasselbe. Und nur solche behinderten Vorträge, ey. Furchtbar, furchtbar einfach. Du no, also. Belassen wir es bei Mittelgang, whatever. Ach ja. Wir bleiben in der Mitte, okay. Wenn ihr interessiert seid an Kaiji. Guckt euch die ersten 10 Folgen an und wenn ihr sie überragend fandet, dann könnt ihr weitergucken, ansonsten könnt ihr es lassen. Whatever. Ach ja, noch eine Sache. Wie behindert ist denn der Einstieg in der zweite Staffel? Weißt du, so das die erste endet mit von wegen was er halt verloren hat und die zweite Staffel ist wieder alles in Ordnung quasi. Der erste Arc ist in diesem fucking Arbeitszimmer. Nein, ich rede von der ersten Folge. Quasi. Die allererste Folge. Also wie endet, es geht darum, wie die erste Staffel endet mit welchem Verlust von ihm. Ja. Was er verliert. Ach so. Ja, das ist ein Big Deal, weil es halt einfach Das ist aber möglich, wenn du es in einem... Ja, aber es ist halt bescheuert, sorry. Das ist halt, da wird halt künstlich Spannung aufgebaut und oh, ist ja alles so schlimm. Ach nee, ist es doch nicht. So, und nee. Das ist nicht gut, einfach. Das löst Jojo zum Beispiel deutlich besser. Genau, und bei Kaiji hatte ich halt immer das Gefühl, dass ich mitfiebern konnte, irgendwie, auch wenn es total simpel war, die Situation. Und teilweise, ich meine, Leute schauen Sportevents und fiebern mit, und das finde ich weitaus fragwürdiger. Ja, bei Sportevents sind es wenigstens Menschen und nicht Maschinen, denen man zuguckt. Was? Du kannst mir nicht sagen, dass. Pachiko! Der guckt eine Pachinko-Maschine okay. an, so die ganze Zeit. Hör auf, 10 Folgen lang. Die erste Staffel. Wow, du magst so. Ja nach der zweiten Staffel nicht. Okay, wow, das reicht jetzt mit Kaiji. Was hast du denn sonst noch geschaut, Lassi? Das war tatsächlich alles, was ich geschaut habe. Gut, mega Knocker. Mega Knocker darf uns jetzt seine Meinung lecken. Oh nein. Ah, super. Jetzt geht's los. Okay. Also erstmal habe ich Space Battleship Yamato zu Ende geguckt. Und das Ende war richtig genau das, was man erwartet hat. So komplett hippie-mäßig. Die bösen Aliens sind doch gut und so weiter. Und man sollte doch keinen Krieg machen, aber naja. Kurze Frage. Das Original oder das Remake? Das Original. Why? Ja, natürlich, weil es das Original ist. Ich habe gehört, dass das Remake einfach alles genauso macht. Ja, aber das Original hat 3 Staffeln und noch, also ich habe nur die erste Staffel gesehen, aber es hat noch 3 Staffeln. Und ich habe gehört, die zweite Staffel soll so ein bisschen mehr wie Legend of the Galactic Heroes sein oder so. Ich habe gehört, dass einfach das Remake besseres Pacing dadurch hat, aber keine Ahnung, hat Rory weiß gesagt. Nicht. Und dann habe ich einen Anime geguckt, der euch bestimmt alle begeistert, und zwar Okiku Furika Butte, die zweite Staffel davon. Ein Baseball-Anime. Wie bitte? Baseball-Anime. Also das einzige Interessante an dem Anime war, dass die Leute in Zuschauer zufällig, also die Cheering, was auch immer, die haben das Opening von Yamato gespielt. What? Was mir irgendwie aufgefallen ist, das fand ich interessant, und ansonsten ist es halt Sport. Naja. Dann das ist immer ein schlechtes Zeichen, wenn man ein Anime zusammenfassen kann mit dem Genre. Ist halt Sport. Vor allem Sport. Aber es gab das Yamato-Opening, also das hat's cool gemacht an manchen Stellen. Ja, Referenzen halt. Ne? Faust und so. Es ist so bekannt im Japan, würde ich einfach sagen, dass ich. Und es ist auch cool. Ich meine, habt ihr es euch schon mal angehört? Das Yamato-Opening? Das ist einfach cool. Das Remake-Opening oder das Original? Ist dasselbe. Das Remake ist nur eine bessere Qualität. Ja, also das ist ziemlich geil, muss ich sagen. Und dann habe ich ein Anime geguckt namens Full Moon Osagaste. Oh, ist das nicht einer von den früheren Chef-Dingern? Ja, ist es Chef? Ich weiß nicht, ob es Chef schon. Ist. Es sieht auf jeden Fall nicht so aus wie Chef. Ja, ja, das war vor der Zeit, wo sie mit Shinbo gearbeitet haben, warte. Dann den Link. Ist von Dean. Achso, dann hab ich den Titel. Oh, wenn es Dean ist, ist es sowieso für den Arsch. Lass mich raten. Also Showa ist doch von Dean in dieser Season. Also einmal ist es 50 Folgen lang und es ist ein Shoujo. Und es ist nicht wirklich gut, sagen wir mal so. Ja, weil es Dean ist. Das Ende ist ein bisschen, ist ganz halbwegs interessant, aber es ist halt lang und nicht wirklich spannend, und es ist Shoujo. Und Shoujo sind immer scheiße. Nein, das ist nicht wahr. Utena war auch ein Shoujo. Ja, aber gut, das ist doch kein richtiger Shoujo. Ist nicht von einer Frau gemacht. Ist nicht von einer Frau gemacht, okay. Also ist kein Fujoshi. Shoujo kann also nur ein richtiger Shoujo sein, wenn er von einer Frau geschrieben wird. Aufgeschrieben wurde und das dann so ein kitschiger Bullshit ist wie in vielen Shoujos. Also die Shoujo, die ich gesehen habe, waren eigentlich weitaus besser als die durchschnittlichen Shonen, die ich gesehen hatte. Ja. Also, ja. Sowas ist auch wie, wieder eigentlich kein wirklich guter Vergleich, weil der durchschnittliche Shonen halt ist dieselbe Altersgruppe. Richtig. Hast du ja auch keine durchschnittlichen Shoujos gesehen wahrscheinlich. Hast du sowas gesehen wie, was gab es letztens, Okami to Shoujo, was auch immer. Diese typischen Shows, die guckst du ja nicht. Du schaust ja auch nicht die typischen Shows normalerweise. Na, ich schau Akagami, also nicht Akagami, sondern halt die eine mit dem Red Hat. Ja, Akagami, no Shisayuki hier, ne? So, das ist aber auch richtig schlecht. Das ist schlechter als ein durchschnittlicher Shonen, aber. Shoujo, naja, meinst du? Ist halt als ein durchschnittlicher Shonen. Ich finde, es ist ziemlich durchschnittlich in Shoujo-Aspekten, würde ich sagen. Und ja, da wäre ich jetzt nicht falsch. Das ist einfach scheiße, wie jeder Shoujo. Aber ja, alles klar. Auf jeden Fall da kommt der Sportsfan durch. Ja, das ist irgendwie, merkwürdig zu hören, wenn so Sachen wie Rose of Versailles existieren. Ja, Rose of Versailles ist einfach, die hat sich so eine Doppelseite vom Geschichtsbuch, wo ganz kurz die Französische Revolution zusammengefasst ist. Hast du Tina geschaut, Knagger? Nee, noch nicht. Ich habe Yurikuma Arashi gesehen, ja? Das ist, glaube ich, das Schlechteste von diesen Symbolik-Scheiß. Ja, ja. Aber nur weil ein Anime im Shoujo-Genre gut ist, ist ja nicht das Genre gut. Ja, das ist es auch nicht, aber. Das ist so, ihr seid ja auch nicht alle von Mechas begeistert, nur weil ihr Neon Genesis Evangelion gut fandet. Weil Neon Genesis Evangelion auch nicht primär ein Mecha ist. Ja, das. Naja. Aber es ist kein Gundam, also. Das ist macht aber es, schon hat, ein es hat Ähnlichkeiten zu Gundam. Denn du hast mich super übel geleitet, denn was ich als nächstes gesehen habe, ist das erste Gundam. Mobile Suit Gundam 0079. Ja. Das soll nicht so gut gealtert sein. Der Hauptcharakter ist so scheiße, es ist unglaublich. Also er ist im Grunde Shinji nur in dumm. Okay. Nice. Also sagen wir, nein, Shinji ohne so, Vaterkomplexe. Ja, also Shinji wurde eindeutig von dem inspiriert. Er ist einfach dumm und naja. Also Gundam, ich habe die erste Hälfte oder so gesehen. Es ergibt nicht wirklich Sinn, aber die Kämpfe sind ganz cool. Die dann kann ich aber die Filme scheiße. Gucken. Da gibt es nämlich so, da gibt's so Filme, zwei, die ja, Serie zwei zusammenfassen. Aber also die Kämpfe sind an sich ganz cool, ne? Die Charaktere sind dumm und ich verstehe jetzt auf jeden Fall, warum Macross so beliebt ist. Weil in Gundam passiert einfach nichts. Bei Idols? Nein, I'm just kidding. Ja, weil sie haben Idols und dadurch gibt es dann Pausen. In Gundam wird einfach in jeder Folge gekämpft und sonst passiert nichts. Und in Macross gibt es dann auch sowas wie die Charaktere, die machen auch mal nichts und gucken sich einfach irgendwelche Idols an und das ist Meisterwerk. Nein, ich meine, dadurch auch irgendwie mal die Charaktere established und nicht einfach nur kämpfen. Ja, ich hatte mir auch schon überlegt, Macross anzufangen, aber dann habe ich doch Sega Pain. Also das erste Macross ist auf jeden Fall cool. Außer den ersten Macross sollte man überhaupt nichts gucken, aber das erste Macross ist cool. Ja, weil heutzutage die Macross sind echt Cancer, habe ich gesehen. Ja, nicht nur heutzutage, auch naja. Alles danach. Alles außer dem Original, ja. Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich Gundam jetzt angefangen und ja, das war's im Grunde. Ja, ich habe auch schon oft gehört, dass das erste Gundam echt nicht so doll gealtert ist und halt die späteren weitaus besser sind. Es gibt doch jetzt Origin, von der 1980er Version, ne? 79er, ja. Ja, gut. Ja, Origins ist ziemlich geil allerdings. Also, ich schaue es momentan halt, ich glaube, du hast es ja auch schon gesehen, oder? Also, die Folgen, die rauskamen, oder? Ich nicht. Ja. Nee. Ich sammle gerade den Manga. Aber okay. Ich habe erst die ersten 5 Bände. Okay. Den Manga lesen und dann den Anime gucken. Wie du es halt willst. Aber halt Origin finde ich ist auch ein guter, ziemlich guter Anstieg, wenn es dann mal fertig ist irgendwann. Weil das sozusagen die Vorgeschichte zu der beliebtesten. Ja, ist die Vorgeschichte zu Universal Century. Ja, also ist die Vorgeschichte. Dieselbe Geschichte wie Mobile Suit Gundam, das Original. Nee, das ist die Vorgeschichte zu Mobile Suit Gundam, das Original. Ja, wirklich? Ich habe gar nicht. Ja, zu den Blonden. Mit der Maske. Ja, aber der kommt ja auch im Original. Also ich habe gedacht, das wäre dasselbe. Das ist die Vorgeschichte. Das ist komplett andere Geschichte. Wirklich? Ja, ja. Weiß nicht. Es ist ein Prequel. Also hier auf Mail steht alternative Version. Ich meine, es ist dasselbe. Hä? Nein, what the fuck? Aber Gundam Wiki nein. Timeline. Jetzt leckt er wieder rum und sagt, nein, ist nicht nötig oder so. Hier, ich schick's in Skype. Da, wenn du schaust, die ersten drei Sachen sind 068, 071 und 078. Sind halt die Origins. Und die letzte Origin-Folge, die dritte, spielt dann 0078 in Universal Century. Und alle anderen sind davor. Ja. Na gut. Ja, also das war's auf jeden Fall mit den Anime, die ich geguckt habe. Also ich hab noch mehr gesehen seit dem letzten Podcast, aber das ist ziemlich lange her. Ja. Die Leute, die jetzt sich mit Gundam nicht auskennen, haben nichts verstanden. Ey, 00, das referenziert so. Nur eine Art Ja oder so, in der Timeline ein oder so. So, jetzt das tolle Spiel beginnen. Ja. Also ich habe schon Sachen hier rausgesucht, die super sind, wo man einfach nichts versteht, weil die so schlecht geschrieben sind. Oh Gott. Ja, ich habe auch schon eine sehr Ich habe auch schon eine. Also. Ja, dann schauen wir mal, wie die ersten so ablaufen, weil ich sehe schon naja. Kurze Erklärung für die Zuhörer. Wir haben uns jetzt jeder eine Proxy-Review ausgesucht und wir lesen die jetzt vor. Du kannst noch mehrere. Wir fangen erst mal mit einer an. Soll ja nicht zu lang werden, nicht wahr? Genau. Es soll ja nur ein kurzes Spiel werden. Wir haben ja auch noch was vor den Abend. Und wie lang dürfen die ihre Reviews sein? Ja, es soll kein Roman sein. Ja. Aber Proxy-Bewertungen sind allgemein nicht sonderlich lang. Also, ja. Die meisten sind doch bloß 5 Zeilen oder so. Und in der Regel wird man das relativ schnell rauskriegen, welche das sind. Also nehme ich jetzt einfach mal an. Auf jeden Fall, der eine liest vor und die anderen müssen herausfinden, welche Anime gemeint ist. Natürlich sind Namen verboten. Zensiert, sag ich quasi. Also, sonst wäre es halt... Verboten. Ja. Juden. Was? Echt? Hast du gerade Juden gesagt? Nein. Wir sollten aber am Juden? Besten noch immer den Autor dieser Review ehren, indem wir vorher seinen Namen nennen. Ja, natürlich. Und dann wird ja, auch später das Review gesperrt. Das Video. Ja, ist mir doch egal. Nee, bleib ich halt noch. Edgy. Oder kann ich dann zensieren? Wer möchte jemand anfangen? Ich möchte anfangen. Ich habe drei Stück, also ich habe... Ich habe mir extra Reviews ausgesucht, wo ihr auf keinen Fall darauf kommt, welche Animes sind, weil die so vage sind. Das ist gut, dafür ist das Spiel auch gedacht, dass man es nicht erraten kann. Dankeschön. Perfekt. Dass du betrügst. Also die Review ist geschrieben von Lazy Lars YouTube, also hat bestimmt auch einen YouTube-Channel, könnt ihr mal auschecken auf YouTube. Der Lazy Lars. Ey, den verlinke ich jetzt gleich dann. Also... Seine Kritik ist, also ich habe da mal eine kleine Kritik verfasst. Genre, eine grandiose Abwechslung neben den ernsten Themen, sorgt eine ordentliche Portion von Comedy für eine super Mischung. Story hebt sich ab, habe bis jetzt noch kein Anime gesehen, der in die Richtung handelt. Animation, Bilder, zeigen sie dir mir gefallen, wie bei vielen Animes. Charaktere, jeder der Charaktere hat eine geniale Hintergrundgeschichte und so feiert man jeden irgendwie an. Alter. Musik, schöne Musik. Bestimmt irgendwie so ein Shit wie Fairy Tail, ey. Wer diesen Anime noch nicht geguckt hat, macht das jetzt sofort in Großes geschrieben. Oh. Let's just like the Heroes. Ja, das könnte buchstäblich jeder fucking Anime sein. Das ist so vage, das ist unglaublich. Also ich glaube, es ist eine Rom-Com. Also. Ja, ich glaube, es ist irgendein Show, ne? Stimmt. Ist es eine Rom-Com? Eine Rom-Com. Okay. Ist es, fucking. Fuck. Mit dem einen Autistin, die Blonde. Nein. Ah. Nicht nur Dame kann der. Es ist ein relativ neuer Anime. Danmachi. Was? Das ist keine Rom-Com. July in April sein? Nein. Dann hätte er noch geschrieben, es ist traurig. Stimmt, ja. Auch ich auch. Es müsste auch was mit mehreren Charakteren sein, weil die alle, weil er das ja explizit erwähnt. Also, Randy Comedy, Edgy, Nisekoi vielleicht? Nein. Es könnte echt bestimmt alles sein. Also. Ja, aus letztem Jahr. Ich kann es einfach sagen. Es ist Shokugeki no Soma. Oh, nice. Der hat nicht mal einmal irgendwas zum Kochen oder so erwähnt. Was ist das für fucking Review? Alter. Aber es hat noch nie ein Anime, hat er gesehen, der in dieser Richtung handelt. Shokugeki no Soma ist keine Rom-Com, das ist ein Shonen. Es ist eine Rom-Com, klar. Das ist ein Shonen. Also es hat eine Sondera und was auch immer. Ja, es hat Love Interests, aber der Typ macht ja nichts, also, wirklich. Proxy, und interessiert sich nur für Kochen. Proxy rated es auch als Comedy Romance. Ja, Proxy ja auch. Wenn Proxy das ist, ist das natürlich. Gute Quelle, Mann. Gute Quelle. Ja. Okay, dann würde ich mal weitermachen. Ja, okay. Von unten rum. Ihr könnt auch, ich denke, da werdet ihr relativ schnell drauf kommen. Ihr könnt auch, während ich noch vorlese, das. Ja, sagen. Können den Buzzer drücken. Ja, Anführungszeichen, echt schlecht, viel zu verwirren, Komma, Punkt, Punkt, Punkt, Anführungszeichen, Ende. Ignoriert jeden Kommentar zu diesem Anime, der etwa so außer aussieht. Außer meinem. Die Leute, die solche Kommentare schreiben, können scheinbar nicht die Genres lesen. Dödödö ist im Vordergrund ein Horror, Psychological, Splatter und vor allem Mystery-Anime. Richtig. Das ist so offensichtlich, bitte. Wow, das hat nicht lange gedauert. Kannst ja weiterlesen. Aber der geht relativ lange, aber es war mir so klar, dass Arsen das eigentlich spätestens nach Mystery Anime dann weiß. Oh. Ja, das muss ich nicht nach Mystery. Higurashi ist alles aber kein Mystery Anime, aber egal. Ja, er kaut euch die Story nicht durch, sondern gibt euch viele Hinweise durch die Story verteilt, total, mit denen ihr die Geschichte zusammensetzen sollt. Ja, wenn ihr es könnt oder euch auf eine falsche Fährte führen lässt. Last. Zusammen mit weiteren Staffeln und den OVAs ist dieser Anime mein Lieblingsanime und dies liegt auch an seiner Umsetzung. Wow, er hat übrigens Genre 10, 5 Sterne, Story 5 Sterne, das beste Animation und Bildung 5 Sterne. Kanal von Lazy Lars. Danke. Charaktere 5 Sterne und Musik 5 Sterne. Also, Alter. Animation und Bilder 5 Sterne. Geile Minecraft Let's Plays. Also, geiler Channel, verlinke ihn. Ja, mache ich auf jeden Fall. Auch immer nur Minecraft-Let's Plays. Geil. Also, das, ja. Wir sollten den mal Red Supreme, habe ich gehört. Oder? Oh boy. Oh, Igeljäger, du darfst. Ja. Wenn du also willst. Namen lasse ich halt raus, damit es nicht zu einfach ist, aber wahrscheinlich nach der Story weiß Asan schon, was ich meine. Oh boy. Also, okay. alles volle Sterne. Du sagst, wegen der Asan weiß dann schon, wovon ich rede. Ja, und kann alles. Vier andere Leute im Channel. Du hast einige Anime gesehen, ich glaube. Das stimmt. Ja. Also, alles ist volle Sterne. Ist es Bakemonogatari? Fuck! okay, warte, ich will es aber trotzdem lesen, das ist nicht lange. Also, zur Story kann man nur eins sagen, und zwar wow, Caps. Allein schon die Idee ist unglaublich. Besonders gut finde ich die Szene, als Xing Chong Ping Pong den Mund aufschneidet und direkt zusammenwächst. Die Idee mit den Kuriositäten fand ich auch gut, besonders wie sie diese einzelnen Probleme lösen. Ja, sehr gut erklärt. Kuriositäten hätte ich es gehabt, aber das war im Mundaufschneiden, das ist ein bisschen seltsam. Animation, aber, Bilder. Ey. Was mir als einziges nicht gefällt, sind die einzelnen Szenen, wo sie echte Handy oder Sachen aus dem Real Life benutzt haben, zum Beispiel, wenn jemand angerufen hat. Dies wird aber in kommenden Staffeln behoben. Hä? Das waren mal Animationenbilder. Charaktere. Die Charaktere gefallen mir. Also normalerweise, es wäre eine 10 von 10 gewesen, aber die Charaktere haben Handys, also. Ich glaube, der meint einfach, dass die Szenen nicht so schön aussahen mit den Handys. Ja, das hatte die ganze Atmosphäre kaputt gemacht. Ästhetisch sind Handys schon ein ziemlicher Minuspunkt, das ist richtig. Ja, aber das waren ja Club-Handys, also die sind auch so. Das waren halt keine Smartphones, ne? Das ist unglaublich. Die Charaktere Garfalan mit A mir sehr gut, besonders die kleine zickige Vampirin oder Shino Xingchong. Und dann in Klammern die Zündere hoch 10. Cringe. Musik einfach nur atemberaubend zur Atmosphäre gestaltet. Alles in allem eine der besten Anime aller Zeiten muss man sich angeschaut haben, ja. Danke für die Review. Zumindest der letzte Punkt stimmt. Fuck off, nein. nun denn, vielleicht suche ich mir noch ein anderes Review aus, damit ich hier dieses viel zu offensichtliche Ergebnis noch nehmen kann. Ja, mach mal, ich habe gerade auch nichts an der Hand. Alter, hättest du vorher was raussuchen müssen. Ja, ich war zu faul. Ich habe vorhin noch Nudeln gegessen, deswegen war ich ein bisschen still, deswegen. Wie kannst du es wagen zu essen und hier mitzumachen, Asen? Ich weiß nicht, hat es von euch gemerkt? Nö. Ja, das haben wir ja nur gehört, wie du deinen Teller reingetragen hast, ne? Ja, richtig. Mach ich noch was anderes, was einigermaßen beliebt ist. Derweile, wenn er. Ja, klar. Ja. Ich bin selbst Spieler und hatte mir echt was erhofft nach Sport-Anime-Bomben, wie zum Beispiel Hajime no Ippo. Was mir hier fehlt, sind zum einen die Details. Gemeint sind dabei die Techniken. Dazu ist der Zeichenstil schlicht weg zu ungenau. Die habe ich sogar schon mal gelesen. Jetzt. Oh Mann. Der beste Teil ist aber das ist eher langweilig hier. Hier trotz Kommentaren, die sagen, dass sie bei schlechten Bewertungen die Zuschauer des Animes den Sinn nicht verstanden haben, halte ich diesen Anime für schlecht. Andere Leute scheinen nicht zu verstehen, wie ein echter Tischtennisspieler sich fühlt, wenn er ein komplett veraltetes System ohne Techniken oder moderne Spielweise sieht. Okay. Also ihm ist wichtig, was wirklich wichtig ist. Richtig. Es muss realitätsnah rübergebracht werden. Der Rest war jetzt nicht so toll. Er hat Ping-Pong übrigens nach einer Folge abgebrochen und 3 von 10 gegeben. Verstehe ich. Ich habe was Gutes. Okay, kann ich nochmal anfangen? Ja, Arsen darf, wenn er hat. Ansonsten. Ich kann was. Ich habe jetzt was, ich weiß nicht, es ist nicht so gut. Ich habe es eigentlich grundsätzlich rausgesucht wegen der Unterzeichnung, aber schauen wir mal, was passiert, ne? Auch hier haben wir den gleichen Ablauf wie in der ersten Season. Meist wird dieser Ablauf schon erzwungen, aus lustige Weiße, XD. Hier nochmal der Folgenablauf. Erstens, zum Beispiel, ein Bösewicht auf irgendeine Art und Weise taucht auf. Zweitens, Möglichkeiten, diesen Boss zu besiegen. Was? Drittens, One-Hit-Kill von XD. Kann man nicht immer. Aber in der zweiten Season wurde es schon teilweise erzwungen, was auch meist zu komisch war. Zum Beispiel, kurz vor Ende sagt noch jemand, es fehlt noch was. Denn in dieser Folge gab es keine Verwandlung von und wurde dann noch schnell verwandelt. XD. Was? Aber mit der Season 2 haben sie hier noch einmal kräftig an Spannung zugelegt. Zwar ist es wieder, wie in der ersten Season, dass die ersten 9 bis 10 Folgen nur der Unterhaltung dienen und die letzten 3 Folgen sind dann überfüllt. Was? Drama und What Spannung. The fuck? Der Sound Design. Doppelpunkt D. Aber jetzt zu den Details. Genre, alles erfüllt. das an Romanze und Comedy kräftig zugelegt wurde. Aber von der Comedy war der beste Teil, Spoiler, Story. Die Folge 1 besitzt einen guten Prolog, um wieder in die Serie einzusteigen, da es eben von Season 1 auf Season 2 geht und ein neues Schuljahr anbricht. Folge 2 bis 10 sind pure Comedy mit wenig Story. Trotzdem merkt man da teils da die Romanze. Okay. Das ist Kaon? Nein. Was? Die haben über Gegner besiegen geredet und so ein Scheiß. Und Verwandlung. vor allem zwischen und Animation, vollkommen in Ordnung. Charaktere. Ach, das Harem ist so süß. XD. Eine Schüchterne, eine Stalkerin, eine Notgeile und eine Loli. Doppelpunkt DD. Die perfekte Krise. Highschool DXD. Nein, aber ich bin ehrlich. Mein Lieblingspaar wäre und die Form von Dies ist zwar auf ihre eigene Art eigenartig, aber ist auch in verknallt. Dazu kommt, dass sie eigentlich die echte Tochter ist. Willst du gerade, dass wir einen Generic Harem Fighting Shonen erraten? Nein, den kennt jeder von euch. Den kennt jeder. Aber das ist meine Meinung dazu. Musik. Oh Mann, wie ich die OP feiere. XD. Die Animation ist in der OP um einiges besser. Soll das Musik, soll das Caps Lock so irgendwie? Ja, okay. Ja, richtig. Und die Musik ist so funky. X3. Und das Tanzen der Mädchen hat mir auch gefallen. XD. Vor allem Tanzen sah das nicht, so. Alter, what the fuck ist das? Haruhi. Haruhi. Nein, nein. Vor allem sah das so flüssig aus. Also die Bewegungen. Doppelpunkt O. Fazit: Idolmaster. Nein. Nein. Fazit: totale Empfehlung für Harem. Totale Empfehlung für Harem, Edgy, Romance, Fantasy, Drama, Action-Fans. Alles in. Alter, dafür gibt's Millionen. Alles im perfekten Maß beinhaltet. Doppelpunkt D. Mit freundlichen Grüßen, Onichan Kenny. Oh Gott. Was der Hölle? Onichan Kenny. Ja. Onichan Kenny. Was ist das? Ich habe also keine Ahnung. Ich fasse euch nochmal die Tipps zusammen, ja. Es geht um Verwandlung, es ist ein School Supernatural, es geht um einen Hagen, okay, cool. Es gibt ein Dance-Opening. Ich kennt kaum Dance-Openings in Anime. Und es ist eine zweite Staffel. Es hat eine zweite Staffel. Das Review hat auch auf die erste passen können, das hat dir nichts gesagt. Ja, das Review hat total nichts aussagen, aber Proxan. Jede, ja. Das ist irgendwie das mit der Verwandlung ist halt irgendwie was mich die Verwandlung Kafka, mega verwirrt. Ich meinte, es geht um Kafka Anime. Natürlich. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, du musst uns hier aushelfen. Rosario to Vampire. Ich also buchstäblich what? Rosario to Vampire. Ich habe das nicht gesehen, nein. Echt? Das ist eigentlich ein sau bekannter Edgy, so auf der. Ja, also, mir sagt der Name was, aber ich habe weder das Opening noch sonst was. Da gab es einen Skandal in Japan, weil da hat eine Mutter den Manga bei ihrem Kind gefunden und dann wurden die irgendwie verklagt, der Verlag, weil da nackte Brüste waren. Und nice. Dann gab es irgendwelche Edgy-Regulationen danach. Oh Shimoneta, IRL, haha. Nein, habe ich nicht gesehen. Und warum zum Teufel soll ich das gesehen haben? So ich weiß es nicht. Natürlich, du gehst jetzt natürlich nicht mehr aus deinem Weg, um so Zeug habe ich noch nie. Das ist die Sache. Keine Ahnung. Ich meine, Chancen stehen, weil Rosario to Vampire einfach extrem bekannt ist, dass man es halt gesehen hat. Ja, in der deutschen Community wahrscheinlich. Kenn es vom Namen her, aber ich habe es halt nicht gesehen, deswegen. Ich habe mal jemanden gesehen, ich saß mal im Bus und plötzlich hat sich einer vor mich gesessen, der hat Rosario to Vampire gelesen. Das war ich. Das war so ein totales Opfer, aber. Ja, das war Arsen. Richtig. Oh boy. Ja, Iga, kannst du machen. Ich weiß nicht, ob wir diesen Genre-Teil vorlesen sollen, weil was ist das überhaupt für ein fucking Bewertungssystem? Genre? Die sagen, wie es zum Genre passt. Das ist total behindert. Okay, Sci-Fi und Comedy sowie Drama stechen deutlich heraus. Mystery kann man, denke ich, unter Psychological einordnen. Hä? Weshalb ich eines der Genre für überflüssig halte. Als seinen konnte ich den Titel auch nur bedingt identifizieren. Romance ist auch, wenn dann, nur wenig vorhanden. Was bringt diese Scheiße einem? Naja, Story. Nichts. Eine komplexe und tiefgründige Story, die quasi schon am Ende beginnt. Das Pferd wird quasi von hinten aufgezäunt. Aber was? Schon mehr will ich nicht verraten, sonst ist das Pferd Ganze gemacht? An Spoiler. Es wird von hinten genommen, glaube ich. Es wird von hinten aufgezäunt. Ich hatte Another im Kopf, aber das passt nicht. Das Pferd wird von hinten aufgezäunt. Steins Gate? Lese ich mal weiter. Fuck, Steins Gate. Du hast recht. Oh, Gott, Dinge, yes. Warum nicht diese fucking. Warum ist das so easy? Ich muss einen schlechteren Review machen. Ja, dass die Story schon quasi am Ende anfängt. Das war der Punkt. Ja. Was? Fängt die wirklich am Ende an? Doch, im Prinzip schon. Weiß nicht, Na, er findet doch die olle Tote. Angeblich Tote. Ach so. Spoiler! Ach so, stimmt. Du Spoiler für die erste Episode. Oh. Dann guck dir den scheiß Anime. Also. Da es aber ohnehin um Zeitreisen geht, ja okay, jetzt hättest du es wahrscheinlich gewusst, kann man sich das ja denken. Fesselnd von Anfang bis zum Schluss, hinreißend, mitreißend, was durch die stramme Linie mit hohem Tempo nur noch verstärkt wird. Total hohes Tempo, ja, also die erste Hälfte war ja Sonic. Kein großes um den heißen Brei herumgelabert. Willst du mich verarschen? Hast du den Anime gesehen? Haben wir denselben Anime gesehen? Mr. Kanon spannend. Ja, total. Ja, jetzt erwähnt er irgendwie einen Namen, hinreißen, mitreißen, bla bla bla. Kein großes um den heißen Brei herumgelabert, außer wenn Mayuri mal wieder ihren Kinderkack labert. Ansonsten gute Linie. Was, gute Linie? Hat mir jedenfalls mehr als gut gefallen. Oh, ja, sehr ausnahmsweise. Du musstest nicht, uns nicht weiter quälen damit. Das war echt. Also, und ja, die Animation ist für 2011 erste Sahne. Buchstäblich, so steht's hier. Ja, das stimmt sogar eigentlich. Ich meine, 2011 war ja schon ziemlich schlechte Animation, muss ich schon sagen. Ist ja, naja, er sieht trotzdem ganz gut aus. Also. Die nicht erste so gut, Sahne, okay. Galaxy. Also ab 2010 ist es eigentlich ziemlich schwer, so Anime zu finden, die wirklich extrem schlecht aussehen. Und wenn, dann sind sie... Vampire Holmes. Hier sowas wie Vampire Holmes. Ja. Masterpiece. Ja, ich habe wieder eine schöne gefunden. Bei Owned by Terror PvP. Was für ein Name? Oh, Minecraft. Ja. Hat er auch einen YouTube-Kanal? Keine Ahnung, muss man nachgucken. Wow, der Anime ist der beste Anime, den ich je gesehen habe. Klingt blöd, aber ich bin da schon mit hohen Erwartungen rangegangen, weil ich SAO vorher gesehen habe. Nein. Aber nur, einfach nur Hammer, der Anime. Ich werte die beiden Staffeln bevor ich weiter schwärme, komme ich zur Bewertung. Genre hat alles gepasst, war tipptopp. Die Story war ein Meisterwerk meiner Meinung nach und einfach perfekt. Ich musste mir ihn zweimal angucken, bevor ich es wirklich begriffen habe. Das Einzige, was mich gestört hat, war, dass im japanischen Anime das Ende gezeigt wird, wo noch am Leben Code ist. Code Geass. Richtig. Oh. Ey, du hast den falschen Namen gesagt, Code Geass. Ja, die Animationen waren sehr gut, keine Unschärfe, alles tipptopp. Ich glaube, ich suche einfach jetzt speziell nach Reviews von Onichan Kenny. Ich habe jetzt einfach aus Zufall habe ich jetzt bei One Punch Man nochmal ein Review von ihm gefunden. Du kannst auch direkt auf sein Profil gehen. Kann und dann ich nicht, Reviews weil dazu. Suchen. Nein, weil ich keinen Proxy-Account habe. Achso, ja gut. Soll ich die nächste vorlesen? Ja, okay, warte. Wow, unterstrichen Punkt. Genre wurde alles mehr oder weniger eingehalten. Story, also mehr als wow kann man ja wohl nicht sagen. Eine traurige Story, die mich echt gepackt hat. Ich habe echt viel geweint, vor allem am Ende. Ich liebe die Story. Ach man, ich bereue es nicht, diesen Anime geguckt zu haben. Die Animation fand ich sehr schön. Anfangs mochte ich einige Charaktere nicht so dolle, doch am Ende konnte ich mich mit jedem anfreunden. Hochzeichen, Hochzeichen. Menma-Schnief. Oh, die Musik hat mir auch echt gefallen. Hochzeichen, Bindestrich, Hochzeichen. Fazit, Anohana ist ein sehenswerter Anime. Wer ein Anime sucht, bei dem einige Tränen fließen sollten, ist bei dem genau richtig grinst. Okay, echt, ich muss mich zusammenreißen, nicht schon wieder anzufangen. Oh Gott. Also. Wie hieß der Typ? Lanime. Oh ja. Okay. Oh Mann, ey. Wer möchte? Ich hab theoretisch was. Ich glaube, das wird auch relativ schnell genannt, aber ich fand das Review einfach so hammergeil. Nice. Also das Review ist alles in einen Spoiler gepackt. Und der User, der das geschrieben hat, heißt Mirai Elfen Other. Nice. Und das Profilbild ist eines aus LOL, und zwar diesem komischen QB-Abklatsch. Mhm. Wie auch immer das Viech nochmal heißt. Dieser Anime ist das letzte, was ich sehen würde in diesem Genre. Punkt. Slice of Life wäre ein besseres Genre für diesen Müll. Alle sagen, dieser Anime ist toll, jedoch ist er das genaue Gegenteil. Die Story ist komplett sinnlos. Ich meine, wenn ein Mädchen stirbt, dann erinnert sich kein Mensch an sie. Aber ein Real-Life-Vergleich, wenn ein Kind in Afrika stirbt, dann merkt das hier in Deutschland auch kein Mensch. In jeder Folge weint ein Mädchen einfach random los und die Story fuckt ab. Ach, Alter, nein, das Einzige, was? Das Einzige, was ich an diesem Anime wirklich gut finde, ist der Zeichenstil und die Musik. Genre 0 von 5, Story 0 von 5, Animation, Bilder 5 von 5, Charaktere 1 von 5, Musik 3 von 5. Alter, war nicht okay. Aus welchem Anime ist das? Ich hätte jetzt wieder Anohana gesagt, aber... Nein. Hä, wo steht der? Planet? Nee, Miguka Miduka. Oh. Lel. Warum hast du da eine schlechte genommen? Ich meine, darauf zu haten, ist justified teilweise. Ja, die langen und guten Reviews sind ja auch tatsächlich geschrieben, als ob die Leute, die Madoka Magica geschaut haben, tatsächlich lesen und Boxer schreiben können. Ich habe auch noch eine sehr schön offene, aber na gut, ja, das geht. Ich denke, das kriegt man hin. Es sei denn, jemand anderes möchte. Mach. Ich hätte eine, aber... Okay, dann darfst du zuerst. Okay, ich überspringe den Genre-Teil, weil das ist behindert. die Story an sich bringt viel Spannung rüber. Leider wurde aber vieles im Rätsel gelassen und man weiß meistens nicht, was man für Theorien aufstellen sollte. Es gab im Manga ganz vieles, das man im Anime, best Review, am besten Manga mit Anime vergleichen, aber doch schon Anime cool. Gut. Nein. Vieles, das man im Anime noch hinzufügen konnte. Warum dieser Anime keine zweite Staffel oder eine Fortsetzung hat, verstehe ich nicht. Das ist die Review zur Story bisher. Also einfach nur, ey, warum haben die Zeug aus dem Manga nicht reingesteckt? Okay, kommen wir zur Animation. Die Animation ist sehr gut gelungen. Es gab an sich nichts Auffallendes, das mir hässlich vorkam. Blablabla, sieht super aus anscheinend. Charaktere. Ich finde es gut, dass ein Weichei ist. Da man solche Charaktere... NGE... nichts in jedem Anime als Protagonist findet. What? Tokyo Ghoul sein. Alle anderen Charaktere außer haben eine interessante Hintergrund. Wonderland. Ja. Ah ja. Ich habe auch, hab auch noch eine, aber ich glaube, wenn ihr das erraten sollt, muss ich euch einen Tipp geben. Zumindest mal das Ja. Okay. Davor hätte ich noch eine. Ja. Von Wonderkoi. Wonderkoi. K-O-I. Ja, ein wunderschöner Anime. Ich werde ihn lange in Erinnerung behalten. Jäger, hör mal auf zu tippen. Das Ups. Hört man. ein wunderschöner Anime. Ich werde ihn lange in Erinnerung behalten. Das Genre wurde fast immer gezeigt. Selbst ein Humorlose musste hierbei zumindest schmunzeln. Die Story hatte mich zum Nachdenken gebracht. Ich konnte mich vollkommen in die Situation reinfassen. Sie war realistisch. Allerdings konnte man auch irgendwo an manchen Dingen zweifeln. Die Animationen sind sehr flüssig, manchmal sogar sehr realitätsnah. Alter, unfassbar. Der Hauptcharakter wurde eine glaubhafte Geschichte gegeben. Die Nebencharaktere haben zwar größtenteils nicht einmal eine Scheibe davon abbekommen, allerdings wurde ein paar davon durch seltsame Verhaltensweisen ergänzt. Die Musik war sehr passend, das Opening ist gelungen, die Szenen passten, in Szenen wurde passende Melodie synchronisiert, das Ending passt sehr zum Anime. 22 von 25 Punkten. Was für ein Wertungssystem, was 25 Punkte? 25. Ja, Genre 4 von 5, Story 4 von 5, Animationen, Bilder 5 von 5. Ja. Ach so, ja. Das Beste, die Animationen sind sehr flüssig, manchmal sogar sehr realitätsnah. Oder, ja, so wie die sie war sehr realistisch, die Situation. Was hast du gesagt? Mega Knocker? Nichts. Also, nee. War es nicht Mirai Nikki? Nein. Gab es irgendein Anzeichen von irgendeiner Story? Hat er irgendwas zur Story gesagt? Ja, er konnte sich vollkommen in die Situation hineinfassen. Ach so. Setzen, und sie war realistisch. Ja. Und das habe ich vorgelesen, weil... Egal, Alter. Mann. Wenn du tippst, man hört das. Sorry. Medaka-Box ist es. Ich dachte, was könnte das denn sein? Eine vollkommen Season? Realistisch. Eine Season. Es hat, aber der Manga 13 hat noch mehr. Es hat keinen Manga. Ach, es hatte keinen... Ah, nee, es war eben bei... Ja. Also irgendwie hat er gar nichts zum Anime gesagt, wirklich. Ja. Nicht wirklich, ne? Es hat viele Charaktere, kann ich euch sagen. Sehr viele Charaktere. Nein. Deswegen ist das relevant mit der Scheibe abschneiden. Das ist nicht so wie Lucky Kuros. Es ist Arjun. Nein. Scheibe abschneiden. Es ist als Genre Comedy, unter anderem. Haben eh alle als Genre. Kinsama. Nein. Nee, es hat kein Manga, gut. Action, was Comedy, Drama, Mystery, Psychological, Roman School, Violence. Sind die Genre. Jeder Anime auf Proxer, die haben alle dieselben Genres. Ja. Also davon stimmt wahrscheinlich Drama als einziges. Elfenlied? Und vielleicht Romance and School. Elfenlied? Nein. Ah. Ovari no Seraph? Nein. Ah. Nee, es ist mehr Drama. Konzentrier dich aufs Drama. Drama? Und es hat keine... Ist es ein Original Anime? Ja. Original Anime? Ist es von PA Works? Oh, dann ist es hier, was ist, nicht Glaslip, oder? Nee. Dann ist es, ach, wie heißt es denn? Akino Sagura? Nein. Nicht das mit dem Wasser. Viel bekannter. Ja, ich meine, das im Wasser, wo die im Wasser sind. Nein. Nagino Asakura. Ja, genau, Nagino Asakura. Bekannter? Soll ich sagen? Ich weiß, es war schwer, aber, soll ich sagen? Ja. Angel Beats. Oh, was? Oh, was für eine... Deswegen meinte ich realitätsnah, ne? Ja. Und realistisch. Oh, das ist richtig. Melodrama ist sehr realistisch. Ich habe hier eine Einsatz-Review. Das wird auch interessant. Komm, hau raus. Nichts für Spasten. Das muss irgendein Edgy sein. Garantiere ich. Queen's Blade? Nein. Wow. Gatta HK? Nein. One Piece? Nein. Naruto? Mirai-Niki. Nein, beides nicht. Elfenlied? Nein. Death Note? Nein. Wenn er sagt, es ist nicht für Spasten, dann muss es ja für Spasten sein, oder? Dann muss es deep Let's sein. Let's not play like a Kuros. Nope. Agameka Kill? Nein. Viel einfacher, es ist wirklich nichts für Spasten. Was du meinst? Bible Black. Nein. Das ist ja keine Visual Novel. Das habe ich gesagt, diese Visual Novel mit dem behinderten Mädchen. Nee. Ich weiß nicht mal, was du meinst. Kennst du nicht diese eine? Schon meint haben. Ja, irgendwie so. Viel einfacher. So, habt ihr noch irgendwelche Topics zu besprechen, oder? Wir sprechen gerade Topics. Da treten wir auch weiter auf schlechte Review herum. Ja, ich hab auch noch eine. Also ja, gut, nichts für Spaß war jetzt NGE. Oh! Someone got Evangelion! Ja, für die Review, die ich habe, muss ich sagen, der Anime ist innerhalb der letzten 2 Jahre rausgekommen. Also, ja. Der Typ, der es geschrieben hat, heißt Yu Kingdom und hat ein Bild von sich im Real Life. Nice. Es aussieht, als ob er in irgendeinem Wohnwagen sitzt, typisch gegelte Haare und eine Wolljacke trägt, aber egal. Das ist nice. Okay, ich will es nicht nochmal mein Headset abnehmen und schreien. Meisterwerk durch und durch. Diesen Anime würde ich jedem empfehlen. Ob jung oder alt, männlich oder weiblich, auch für Anime -Newbies. Doppelpunkt. Fairy Tale. Nein. Dieser Anime ist so schön, man braucht sich nicht viel Planet. Wort bei der Beschreibung bedienen. Alle Wörter der Welt könnten nicht an die Emotionen rankommen. Ja. pass auf, aber das Geile ist, ich lese es mir gerade zu Ende, die dieser Anime einem hervorrief. Ich habe geweint wie ein Baby und schäme mich auch davor nicht. Ich habe so viel geweint, sodass Hamburg zu Salzburg wurde. Doppelpunkt D. Nein, Spaß beiseite. Schaut den Anime jetzt. Liebe Grüße, You Kingdom. Doppelpunkt D. Oh Gott. Ja. Ah, ja. Wir hatten sehr viel Spaß, sehe ich. Ja, yeah, also, yeah, I guess. Ich finde leider nichts Gutes zu Medaka Box. Ja, wir können das an der Stelle beenden. Was war denn das andere Spiel, was wir noch hatten? Ja, wenn wir noch was spielen wollen, ich hätte... Okay, haha. Ich würde Anime nennen und ihr müsst herausfinden, was die Gemeinsamkeit ist. Yo. Aber das habe ich nur... Jungs, Stopp. Force Stream beginnt, ich bin weg hier. Ah, okay. Ah, ja. Also ja, dann beenden wir das einfach an der Stelle hier. Was? Ich find, what the hell? Wollen wir jetzt noch ein fucking Videogame-Livestream? Ja, kommt, dass das Spiel kann auch das nächste Mal lustig machen. Also, wow. Wir können jetzt das Spiel aufs nächste Mal machen. Es ist jetzt nicht so, als ob wir noch irgendwie groß was zu sagen haben. Außerdem haben wir schon über eine Stunde, weit über eine Stunde aufgenommen. Also. Ist richtig. Ja, okay. Jetzt ist Zeit für Forsten Boys. Was? Ja, viel Spaß mit deinem Shit-Tier-Entertainment. Alles ja, klar. Ist richtig. Viel Spaß mit deinem Anime. Ja. Ja. Ja. Ja, also ich muss schon sagen, Hunter x Hunter und Sega Pain waren schon echt scheiße, aber gleich zu Forsen. Kein Scheiß, jeder einzelne Anime, der aktuell ehrt, unterhält mich deutlich schlechter als Forsen. Wow. Ist das jetzt irgendwie, wow, immer diese schlechten Vergleiche? Das ist ein extrem schlechter Vergleich, weil du kannst nicht sagen, Airing Anime und das mit Anime vergleichen, weil das sind zwei verschiedene Dinge. Mit was soll ich einen Satz vergleichen? Es unterhält mich besser. Also wenn ich, keine Ahnung, Forsen, ich meine, sagen wir mal, ein Anime müsste mindestens eine 7 bis 8 von 10 sein, damit ich das vorziehen würde im Moment. Ja, Shobankin Tronco. Nein, Shobankin Tronco ist keine 8. Na, wenn es so bleibt schon. Nein, ja, auch das nicht. Genug davon, wir wissen alle, dass du eine Faggot bist, Asen. So, das musst du jetzt uns nicht machen. Ja. Online-Games sind boring. Autsch. Ja. Lassig. Autsch. Ja. So, da wir jetzt genug geredet haben, wir hatten auch unseren Spaß jetzt noch am Ende mit Proxer. Danke fürs Zuhören. Shoutout an Onichan Kenny nochmal. Wenn du möchtest, kannst du das nochmal hinterher. Schaut die Videos von Lazy Lars. Genau. Hinterlasst ein paar Kommentare. So, quasi Strip-Podcast hat uns geschickt. Lars von on. Ja, sagt der Igel hat euch geschickt oder so. Genau, der Igel hat euch geschickt. Einfach nur das. Oh Gott. Der Jäger hat dich geschickt. Wir kommen, um dich zu knocken. Oder sowas. Ja, sowas. Dann ist einfach so ein Kommentar mit 50 Millionen Likes, wurde dir auch von Quasselstrip geschickt. Ja, total. Ja, ah, das wär schön, 50 Millionen Likes, ne? Ja, die bringe ich euch, kein Thema. Ja, nice. Du, genau, du vor allem. Ja. Ich will aber nicht, dass du... Du vernachlässigst den Podcast hier und redest von Ich vernachlässige Likes. Meinen Kanal, das ist besser zu sagen. Vernachlässigst den Podcast, Asen. Ja, du vielleicht überhaupt kümmert, dass Marco hier ist. Der hätte es sonst gar nicht mitbekommen. Das möchte ich nur mal hier festlegen, ne? Was habe ich nicht mitbekommen? Dass heute Podcast war. Ja, weil ich Skype nicht benutzt habe die letzte Zeit wirklich. Richtig. Und wenn ich nicht gewesen wäre, dann wären wir hier nur zu fit. Oh nein! Die ganze Zeit reden alleine. Ja, da hätten wir die 15 Minuten Monolog von Eagle Jäger nicht gehabt. Wie schade. Ja. Ich habe wenigstens versucht, und euch irgendwie hinzuzufügen. Und wir hätten einen Kaiji-Diskussion wäre. Der auch beste Teil dieses Podcasts wäre ausgefallen. Ich habe nicht über Teenie-Drama 15 Minuten geredet, also. Ja, wir hätten eigentlich vor, tatsächlich noch über Miguka Miduka reden müssen. Dann hätten wir noch eine halbe Stunde rausgezogen. Dann hätten wir reden. Ja, Moment. Ja, Moment, läuft immer noch nur Classic Rock Opening. Noch habe ich Zeit. Alles klar. Oh Gott, bitte nicht, Asen. Nein, wir beenden das an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf Twitter. Ihr könnt eure Namen nennen, wenn ihr wollt. Ich bin Igel. Ich möchte anonym bleiben im Internet. Ich bin at PewDiePie. Oh. Natürlich. Ich bin Kronk. Ich bin Lelouch Killua und ich mache die besten Anime-Videos auf YouTube. Ja, ich bin Anima, also. Folgt mir auf Twitter, @SimonAnima. Warum hat der Anima das Video eigentlich gelöscht? Was zur Hölle? Weil er behindert ist, aber es hat seinen Zweck erfüllt, in Anführungszeichen. Ach so. Jedenfalls, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt in die Kommentare, wie ihr die Spiele fandet, ob wir das nächste Mal auch machen sollen oder ob wir das lieber lassen sollen, weil das voll böse ist. Ich glaube, sollen wir lassen. Ja. Oder ob ihr andere Spiele wollt oder was auch immer. Ich meine, allein schon, dass wir Reviews vorlesen als Spiel vorgestellt haben, war schon ein bisschen cringy. Das ist so Rory-Standard, weißt du. Das hat Rory immer gemacht, wenn er keine Ahnung hatte, was er als nächstes Video machen soll. Dann geht er einfach in irgendeinen schlechten Anime und liest positive Reviews vor. Ja, und guck, wo Rory jetzt ist. Guck seine Abonnentenzahlen an. Wow, 7000. Immer noch weniger. Die werden auch bei WatchMojo gefeatured. Ja, Mann. Nachdem er ein Video drüber gemacht hat, dass alle Leute für ihn voten sollen. Ja. Also bei dann. Bei WatchMoji. Genau. Quasselstrip Podcast ist demnächst dann bei WatchMojo, bei besten deutschen Podcasts. Bei WatchMojo, nicht Mojo. Der Quasselstrip Podcast ist jetzt schon der beste. Weltweit. Ja, sowieso. Ja. Also, ich weiß ja nicht, wo es schöne Lags gibt. Und ich meine, nenn mir einen Podcast. Kommt dran. Nenn mir einen Podcast, wo du so oft schön Lex hast oder irgendwelche Leute, oder die reinkommen. Oder der Themenbezug hier immer, das ist unglaublich. Ja, also ich meine... Wo irgendwelche Leute mitten in der Aufnahme abhauen, um sich echt zu holen, die Mutter mal klopft, das Internet ausgefallen. Also ich meine, das ist doch High Quality. Ja. So viel dazu, vielen Dank fürs Zuhören und so weiter und so fort. Tschüss. Bye, bye. Sie können auch Tschüss sagen. Tschüss.